Hallo, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Hi. Oh mein Gott, ey. Wir haben es geschafft. Wir haben gerade schon so schön über Reptilien. Leute, was ihr verpasst habt, nee. Ey. Das war wirklich wunderschön. Das war ein fantastischer Einstieg für den Podcast. Ja, also ich würde es jetzt nicht so hochhängen, aber ich war eigentlich stolz für unsere Verhältnisse, dass das eigentlich ziemlich in Ordnung war, so als Gesprächseinstieg. Ja. Wir hatten halt, also um das nochmal so eben kurz zu fassen, wir hatten an sich eigentlich, glaube ich, schon so gut 5 Minuten geredet. Jetzt geht's dann, aber. Ja, jetzt läuft's. Ich sehe den Ausschlag. Das ist super. An Thorstens Gesicht. Wir hatten, und Outer City läuft auch. Wir hatten gerade schon so schön geredet und sind dann angefangen mit Reptiloiden und dann sind wir weitergekommen mit Verschwörungstheorien und haben dann über Zugunglücke geredet. Zugunglück auf und dann ist mir dann irgendwann doch aufgefallen, dass wir gar nicht aufnehmen. Bin jetzt mega paranoid, ich muss jetzt die ganze Zeit so nach hinten gucken, weil hinter mir ist der Bildschirm. Ja. Und ich will jetzt die ganze Zeit wissen, nehmen wir auf und nehmen wir nicht auf, aber anscheinend funktioniert es jetzt. Also Jetzt sollte es gehen. Ja, jetzt bin ich aber auch ein bisschen deprimiert, muss ich zugeben. Na klar, aber ehrlich gesagt, ich bin eigentlich die ganze Zeit deprimiert in meinem Leben. Warum? Was ist los? Ach, weiß ich nicht. Irgendwie, Winterdepression ist vorbei jetzt. Also du bist depressiv, dass es keine Winterdepression mehr gibt? Ja, also Klausurenphase. Schon jetzt? Aber also die sind vorbei, so das Schlimmste ist überstanden. Aber trotzdem ist doch alles irgendwie auch gerade ein bisschen, hier in Salzgitter zu wohnen, das ist nicht, da kommst du nicht oft unter Leuten oder so, ist eher ein bisschen lame, ist eher ein bisschen langweilig. Der Anfang von dem Podcast ist lame, ich hasse das. Warum hat das vorher nicht aufgenommen? Ja, es nimmt immer noch auf. Ah, es nimmt immer noch auf. Wir können auch einfach den Anfang von vorhin nochmal inszenieren und nochmal nachspielen. Also ich bin Thorsten. Ja, und ich bin Jona. Okay, dann 1, 2, 3, go. Moin, Leute. Ich rede so, wie du redest. Okay, dann mache ich das jetzt auch so wie du. Rede ich so? Ja, das weiß ich ja nicht, dass du so redest. Ja, aber warum rede ich denn entspannt, also wie so ein Möchtegern-Hippie? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, ich muss mich gerade so ein bisschen in die Rolle hineinversetzen. Also, go. Okay, dann mache ich erstmal meine Hose auf, so Thorsten-like. Fett, warte. der Geruch. Ja. Gott, oh Gott. Thorsten hat seinen Hosenschnall geöffnet. Und wieder geschlossen. Also, Reptiloid. Ich dachte, du wusstest das, was Sache ist. Ja, Zugunglück. Wir haben so ein bisschen wir hatten ja im letzten Podcast über Zugunglücke geredet. Und da hattest du dann erzählt, dass ihr jetzt vor kurzem in Bayern, vorgestern? Ja, gestern, also heute ist, ne, um das, ich wollte es auch eigentlich gar nicht gerade schon ich gesagt. Ich dachte ist echt, so, ist vorbei. Denn heute ist der 8. Mai 2018. Ich dachte, wir können es einmal jetzt irgendwie umspringen. Ist nicht. Ich dachte, wir hätten es vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. Ich habe auch eigentlich darauf gehofft, weil du mich ja imitieren wolltest, dass du jetzt sagst, hallo, hallo und heute bekommen wir hier lange mal einen Podcast und heute ist ja 8. Mai und dann geht es jetzt hier um Reptiloiden. Ja. Also, Zugunglück. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie du auf Reptiloiden gekommen bist, aber wir haben ja im letzten Podcast darüber geredet, dass man, wenn man im Zug sitzen sollte, was per se kompletter Quatsch ist, setzt euch nicht in den Zug rein, es ist komplett gefährlich. Wenn man es machen möchte, dann immer in die Mitte des Zuges, denn da ist der Getränkeautomat. Und anscheinend auch der sicherste und Platz. Und anscheinend auch der sicherste Platz, weil, das kannst du ja gerne nochmal erzählen. Ja, und zwar gestern Abend, Montagabend in Bayern, in Eichach oder Eichnach, ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall irgendwo da ganz unten in Bayern, ist ein Personenzug mit einem Güterzug kollidiert. Beziehungsweise streng genommen ist der Güterzug dem Personenzug hinten aufgefahren im Bahnhof. Also der Personenzug stand, Güterzug hinten drauf. Sexuelle Belästigung, der LKW. Ach, der Lokführer des Güterzugs ist gestorben und 14 Leute haben sich im Personenzug verletzt und eine ist gestorben beim Aussteigen. Ziemlich bitter. Ja. Beim Aussteigen. Das finde ich Thorsten lustig und das habe ich eben schon gesagt, dass ich das ganz schön krass finde, sich darüber lustig zu machen, vor allem innerhalb dieser kurzen Zeitspanne. Genau. Das ist, man kann sich darüber einfach nicht lustig machen. Jetzt muss man sich erstmal zurücknehmen, an die Angehörigen denken und man darf nicht darüber diskutieren, ob es jetzt noch irgendwie an Sicherheitssachen liegen sollte oder könnte. Einfach das komplette NRA-Schema. NRA? Die National Rifle Association. Das ist quasi der Lobbyverband in den USA, der sich dafür einsetzt, dass jeder auf der Welt eine Waffe haben sollte. Oder beziehungsweise mindestens in Amerika. Was sie statistisch gesehen sogar schon geschafft haben, weil in den USA leben ca. 330 Millionen Menschen und von oder und in den USA gibt es insgesamt 340 Millionen Waffen. Also hätte quasi eigentlich statistisch gesehen jeder einzelne Mitbürger eine Waffe haben können oder könnte haben. Ja, aber man sagt ja so, 60 Leute auf dieser Welt haben über 50% aller US-amerikanischen Waffen in ihrem Besitz. Was? Weil 60 Leute haben so viel wie 3,5 Milliarden der Weltbevölkerung An Waffen. an Waffen. Ja, das glaube ich sofort. An Waffeln. Ja, das ist auch das. Das glaube ich auch sofort. Ja. Aber, Ich habe mir ein Eibrötchen geholt, ne? Und Eibrötchen ist mit Abstand das schwierigste zu essende Brötchen. Also bei den am schwierigsten zu essenden Brötchen, Platz 1, Eibrötchen, auf jeden Fall. ich wüsste jetzt gar nicht, dass es überhaupt schwierig ist, ein Brötchen zu essen, aber Es bei Ei gibt muss doch ich dir ein, klar. zustimmen. Ja, Ei und Platz 2. Gurke oder Tomate, wenn du die quasi die Gurke, also wenn du dann ein Brötchen isst, wo dann Gurke oder Tomate drauf ist und dann quasi die Gurke so am Stück so oder die Tomate so am Stück so rausziehst und dann quasi die Hälfte einfach so daneben Ja, fällt. das ist so schrecklich. Also bei mir ist Platz 2 wäre ein Brötchen mit ein bisschen zu viel Marmelade drauf. Weißt du, so ein bisschen zu viel Marmelade, dass du, wenn du, man drückt ja um so ein Brötchen ganz gerne mal fest zu, man packt da auch mal ran richtig, ne, damit man das schön greifen kann, damit man es auch fest in den Mund rein hauen kann. Oh Gott, dieses Zuzwinkern gerade von Thorsten ist sehr komisch. Was mache ich hier eigentlich mit meinen Händen? Aber dann hält man es so richtig und dann läuft hinten die Marmelade raus und tropft dann Aber auf das deine ist ja gerade das Geile dabei. Boxershorts und dann Nein, das ist, du kriegst musst eine halt, Erektion. die Kunst dabei ist es ja, wenn du Marmelade isst, immer den Überblick zu halten, wo kommt die Marmelade raus und dann rumzugehen, dann so abzulecken und dann Ja, geht's weiter. klar, das ist auch quasi Teil des Sports, könnte man so Genau. sagen. Aber es ist natürlich auch. Trotzdem sage ich schwer. Also, wenn man sagen möchte, okay, ich habe jetzt noch nicht so viele Brötchen gegessen, ich bin eher ein Anfänger in diesem Bereich, würde ich jetzt nicht direkt ein Marmeladebrötchen empfehlen. Oder wenn dann eins mit einer ganz hauchdünnen Schicht an Marmelade. Aber jetzt nicht mit ein bisschen zu viel Marmelade. Das ist Butter oder keine Butter auf dem Butter. Butter schon? Also generell? Ja, per se einfach Nee, ich Butter. nicht, gar Nicht? nicht. Es Muss ich gibt einige zugeben. Leute, die essen einfach keine Butter. Nee, Also, ich. oder Margarine natürlich, ne? Ja, also Also das als ist jetzt für mich das Gleiche. vegane Alternative Ist quasi. Butter nicht vegan oder? Bist du dumm? Ja, ich habe keine Ahnung, ich esse das Zeug Hast nicht. du. Ja. Hä? Butter? Butter? Ach ja. Ja gut, vegan. Ja. Ja, okay, alles klar. Aber ich dachte jetzt gerade vegetarisch, habe ich mich etwas vertan. Ja. Alles das Gleiche. Okay, deswegen Margarine, aber Margarine auch nicht, oder was? Also. Nee, Remoulade. Bei mir ist das Remoulade einfach. Einfach schön so eine Dose immer holen, so eine würzige Remoulade Aber und dann dann schön unter drauf. allem, oder? Also Ja. Remoulade auf dem Brötchen und dann Käse. Ja. Remoulade auf dem Brötchen und dann Salami. Ja. Remoulade auf dem Brötchen und dann Salat. Also, Okay, Salat macht man ja, ich mach mit. mir keinen, also Keiner isst Salat. Nee, Salat. Salat. Quatsch. Ich war ein bisschen Bullshit. verwirrt. Okay, Marmelade auf dem Brötchen und dann Nutella. Warte, Marmelade? Nein, nein, Okay, auch das nicht. ist Aber kein, geil. nein, nein, nein, nein. Remoulade meine Nee, ich. nee, Nein? nee. Nur, also nur unter den, sag ich mal, den Schnittsachen. Also nicht, weil nichts, was du streichen Ah, musst. okay. Was gibt's denn da noch? Es gibt eigentlich nur Ja. Käse und Salami. Ja, das ist das Einzige, was es gibt in Deutschland. Du hast Ist doch, wirklich so? also hier in Ja, Deutschland hast du doch okay, vielleicht die noch. ekligste Auswahl an so Aspik und Sch Was? Ja, vielleicht noch Mortadella oder sowas. Aber dann Ja. hört es auch schon auf. Was gibt's denn noch, was man irgendwie drauflegen kann einfach? Menschenfleisch. Ja, aber. Nee, jetzt mal ernsthaft. Es gibt nichts. Es gibt Käse und es gibt Salami und es gibt vielleicht noch Mortadella. Einige reden davon, von dieser. Kinderwurst, Schinken, Das ist doch. Ei. Ei, okay. Okay, Ei. Aber da haben wir schon gerade drüber gesprochen, dass das eher was für fortgeschrittene Leute ist. Tomate, Mozzarella. Was ist das? Ein Brötchen mit Tomaten und Mozzarella-Käse. Und da packst du Remoulade drunter. Nein. Warum nicht? Weil Du das hast ist gerade kein, gesagt. es ist Was? kein Schnittkäse, es ist kein Schnittkäse. Es ist, Hä? also. Ja, aber du hast gerade gesagt, alles, was wo man was draufpacken Ja, dann kann, noch da drunter Schinken. kommt Remoulade. Dann noch Schinken. Ja, Schinken auch noch dazu. Hallo, Schinken! Ja, Schinken. Schinken! Du scheiß Vegetarier, Wie ey. aggressiv, du Vegetarier. Ja. Ja, woher hast du den Spruch? Von Hitler. Weil ich hab den Spruch letztens gehört im Stand-up bei einem Open Mic. Ist eher so eine Floskel, die man dann so sagt zu Leuten, die quasi sehr extrem auf ihre vegetarische Ader dann so stehen. Okay. Also okay, die haben wirklich den Missionars eigentlich das als Religion ansehen und versuchen, Leute zu missionieren. Okay, das sind für mich Vegetarier. Dann war der Witz nicht geklaut, weil der hatte irgendwie gesagt, ich esse nur noch Obst und Gemüse von deutschem Anbau. Ich bin Vegetarier. Das ist natürlich dann auch eine sehr, wie sagt man das, kreative Art und Weise, den. Also, nee, also so habe ich es nicht kennengelernt. Ich kenne das eigentlich nur so von wegen, ich dachte als Beschreibung für Leute, die Leute... Schon, da hätte jemand einen Witz geklaut, das wäre richtig krass. Das gab es auch in der Menschheit noch nie. Es gab schon einiges in der Menschheit, aber das auf jeden Fall noch nicht. Doktortitel, die kann man klauen, aber Witze nicht. Klar. Ich finde, da ist eine Grenze gezogen, die wir nicht überschreiten sollten. Was war die jetzt vorhin gesagt? Ach genau, stimmt, ich hatte eigentlich, oh Mann, jetzt ärgert mich so ein bisschen, dass der Anfang so ein bisschen weg ist, weil ich war dann voll so drin in den ganzen Verschwörungstheorien. Und dann wollte ich dich eigentlich noch fragen, was ist für dich, also egal, wenn du alle Verschwörungstheorien auf der Welt nimmst, also Reptiloiden oder so generelle Verschwörungen von wegen, dass der Staat, dass es einen Staat im Staat gibt, der den Staat kontrolliert. What? Ja, so Deep State. Das kenne ich gar nicht. Oder so Flat Earth. Davon habe ich noch nie gehört. Das gibt's auch nicht, Thorsten. Das gibt es nicht. Flat Earth oder sowas. Oder Klimawandel. Was ist deine für dich plausibelste Verschwörungstheorie, wo du dran glauben würdest? Wo ich dran glauben würde. Es ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, was ist eine Verschwörungstheorie? So, also man kann leicht sagen, so, das gefällt mir nicht, da sage ich jetzt, das ist eine Verschwörungstheorie. Nee, aber ich meine schon wirklich sowas richtig, eigentlich normalerweise, wo du denkst, Alter, die Leute sind richtig dumm. Also ich sag mal so. So auf Reptiloiden-Niveau. Ich sag mal so, ich war noch nie in Bielefeld und ich weiß auch nicht genau, wie man da hinkommen soll. Also das ist mir wirklich schleierhaft. Nee, ich meine schon so eine welterkannte Verschwörungstheorie. Welterkannte Verschwörungstheorie? Ja, zum Beispiel, also was heißt welterkannte? Warst du schon mal in Bielefeld? Ja. Und wir haben gerade das Gespräch von hier für Verschwörungstheoretiker. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch mit dir weiterarbeiten kann. Ja, das ist halt. Offensichtlich bist du Teil einer riesigen Verschwörung. Ja, Blödefeld, ey. Ist nicht ganz so schön, wie viele Leute es für die Leute es halten. Also, vielleicht aus dem Background, dass ich aus Münster komme, finde ich Blödefeld nicht so schön. Theorien. Naja, eigentlich ist ja im Prinzip. Na gut, Verschwörung ist immer so ein. Was ist denn eine Verschwörung? Verschwörung ist ja, wenn mehrere Leute. Leute, sich gegen etwas verschwören, finde ich verschwören. Super. Finde ich super. Wörter mit Wörtern erklären. Na, aber dann ist ja im Prinzip jede wissenschaftliche Theorie erstmal eine Verschwörungstheorie, oder? Nein. Also Verschwörungstheorien. Na, solange sie nicht falsifiziert ist, also man kann wissenschaftliche Theorien ja nicht beweisen, dann ist es erstmal ja immer nur eine Theorie. Bei Verschwörung ist es ja noch so eine Stufe darüber. Es gibt natürlich falsche Annahmen in der Wissenschaft und richtige Annahmen in der Wissenschaft, die immer wieder durch neu aufgerollte Ergebnisse und wiederholte Forschung dann quasi bestätigt werden. Aber bei Verschwörungstheorien. Nun, ich würde sagen, so, Karl Popper würde wahrscheinlich was anderes sagen. Aber okay, rede weiter. Jetzt mal so auf mein Niveau runtergebracht, für die Leute, die auf meinem Niveau sind. Ja. Und bei Verschwörungstheorien ist das ja noch so ein Step weiter. Da gibt es ja dann quasi eigentlich einen wissenschaftlichen Konsens, dass es zum Beispiel den Klimawandel gibt. Ja. Der ist wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es eigentlich nichts dagegen zu sagen. Aber dann kommen andere Leute um die Ecke und aus welchen Gründen auch immer die dann haben, ob es dann wirtschaftliche sind oder einfach, weil die keinen Bock mehr auf die Welt haben und so ein bisschen sich wichtig fühlen wollen, sagen die dann aber was anderes. Und egal, mit welchen Fakten du denen ankommst, gerade auch so bei den Flat Earthern, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, ist dann einfach egal, was du zu denen sagst und welche wissenschaftlichen Argumente du denen gibst, für die ist das klar, die Erde ist flach oder der Klimawandel gibt's nicht. Oder dann im nächsten Schritt, der Klimawandel ist nicht vom Menschen gemacht. Das ist nämlich ganz normal so, dass innerhalb der letzten 200 Jahre die Durchschnittstemperatur um 2,5 Grad gestiegen ist. Ja, das ist schlimm, dass einige Leute, einige Bewegungen, sag ich mal, die gern so zurück in die 30er, 40er Jahre wollen, dass einfach komplette Kollektive sich gegen wissenschaftliche Belege einfach dagegen äußern und sagen, nö, stimmt nicht. Aber was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass man normalerweise, früher hat man dann so gesagt, ja, es ist der Dorfnarr. Den brauchst du nicht beachten, geh mal ruhig weiter. Nicht hingucken, ja, aber es nicht gibt viel zu viele Dorfnarren. Ja, das ist ja gerade das Problem. Wir haben durch das Internet die Möglichkeit, dass sich alle Dorfnarren zusammentreffen und dann denken, hey, ich bin ja gar nicht verrückt, ich bin einfach nur eine sehr spezielle Person, die einfach etwas sieht, was andere nicht sehen. Mhm. Also alle anderen sehen das nicht, weil ich habe ja meine 5 Freunde, die auch daran glauben, dass Beton nicht aus Wasser besteht. Beton besteht aus Wasser? wenn du Beton, Zement anmischt, ja, dann brauchst du Wasser Apfelsaft dafür. Saft. Oder Apfelsaft. Ja, okay, also. Aber Apfelsaft besteht aus Äpfeln. Ja. Und Saft. Genau. Okay. Wie viel Prozent macht ein Apfel? Ich verstehe das. Guck mal, man sagt immer, ein Apfel besteht zu 80% aus Wasser. Ja. Ja, okay, ergibt schon ein bisschen Sinn, wenn man einen Apfel trocknet. Was hast du vor? Naja, wenn man einen Apfel trocknet, dann sieht man schon, okay, das Volumen nimmt signifikant ab, aber 80% ist schon sehr viel, oder? Also 80% ist schon, also da würde ich sagen. Ich frage mich gerade, ob ich dich einfach weiterreden lassen sollte, also, oder ob ich da jetzt mal unterbreche. Ich sag mal, also Wissenschaftler, die sagen, dass, guck mal, es gibt Wissenschaftler. Die Wasserverschwörung. Ich finde es, also, es trägt zum Diskurs nicht bei, wenn du mich nicht ernst nimmst. Okay, warte, stopp, ich nehme mich mal eben kurz ernst. Ja, worüber diskutieren wir gerade? Also, Leute sagen, dass zum Beispiel du, Thorsten, zu über 70% aus Wasser bestehst. Okay. Wo soll denn das ganze Wasser sein? Hattest du Chemie-Grundkurs? Nein. Okay, also du musst dir vorstellen, wir alle bestehen aus ganz vielen sehr, sehr kleinen Atomen und Molekülen, die quasi in chemischen Es ist auch Funktion. Erstmal ist es nur eine Theorie. Ja. Solange mir das keiner zeigen kann, ja, bin ich. Also, ich sag ja nicht, dass das nicht so ist. Ich sag nur, es ist manchmal schwierig zu glauben, dass zum Beispiel dieses Kabel hier zu 79% aus Wasser besteht, aus H2O. Warum? What the fuck? Warum besteht alles aus Wasser? Alles besteht aus Wasser und aus Kohlenstoff. Warum? Alter, ich hab dich völlig verloren. Ich hab dich völlig verloren. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt gerade abgedriftet bist. Also wollen wir dich wieder zurückholen? Alles besteht im Ursprung aus Sternstaub. Und Sternstaub ist nichts anderes als Wasser und Kohlenstoff. Das sagt man doch auch. Man sagt doch auch, ja, wenn wir zum Mars fliegen, dann wir suchen nach Wasser und nach Kohlenstoff. Stell dir vor, die haben sogar Wasser gefunden. Die haben Wasser. Also sie haben gefunden. H2O-Moleküle. Sie haben gefunden, dass es auf dem Mars auf jeden Fall mal Wasser gab. Genau. Ja, okay, ja. Und auf, ja. Ja, was ist jetzt mit deiner, also, wo kommt jetzt dieser, ich weiß es auch nicht, dein innerer Diskurs über Wasser? Ich sag einfach nur so, es fällt mir manchmal schwierig, es ist schwer zu glauben, dass bestimmte Sachen aus so viel Wasser bestehen. Mhm, okay. Ja. Dann machen wir es doch mal so. Es gibt, oder beziehungsweise habe ich jetzt letztens gelernt von meiner Freundin, die studiert nämlich Ökotrophologie. Und für jeder, der sich weiterbilden also, möchte, Bauernschaft. Lebensmittel. Die studiert Lebensmittel, also Ernährung. Thorstens Freundin ist einfach fett. Ja, so sieht es nämlich aus. Die studiert an sich selber. Und sie hat jetzt letztens einen Test gehabt und da wurde. Ja, ne? Nee? Okay. Nee. Glaube ich, weiß ich nicht. Sonst muss ich mich vielleicht öffentlich entschuldigen. Ich warte schon, wir machen es spannend. Ich habe mit deiner Mutter geschlafen. Okay. Ja, haben wir wollen aber irgendwann, also wir wollen jetzt quasi sehen, wie lange das jetzt dauert ungefähr, bis die Message angekommen ist und auf einmal kriege ich jetzt, ja, eine Message auf dem Telefon. Nee, aber der hat letztens einen Test gehabt und da ging es dann um W-Werte, der Wasserwert. Experiment. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn, Hans Müller, was ist denn der W-Wert? Ja, der W-Wert besagt aus, wie viel Wasser in einem Produkt steckt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass Brot, Äpfel oder Käse Wasser haben. Pass auf, warte. Und zum Beispiel trockene oder Hülsenfrüchte weniger Wasser. Und das kann man zum Beispiel daran erkennen, je größer der W-Wert ist, desto schneller vergart oder wird das Lebensmittelprodukt schlecht. Also schimmelt. Aber wie viel Ws hat denn so ein Brot? Ja gut, du machst ja den Teig selber auch anrühren. Dann weißt du ja ganz genau, wie viel Wasser du reintust, wenn du den Teig anrührst. Genauso viel Wasser ist da drin. Naja, aber in Mehl, ist im Mehl Wasser? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit irgendwie bis zu einem gewissen Anteil ist da ein bisschen Wasser drin. Ich meine, wir haben jetzt auch Luftfeuchtigkeit. Selbst in der Luft ist Wasser. Ja. Ja. Sag ich ja, das ist einfach krass. Das nimmt einfach Ausmaße an, die das menschliche Gehirn nicht fassen kann. Weißt du, es gibt so gewisse Sachen, wir Menschen können zum Beispiel, wir können uns keine Unendlichkeit vorstellen und wir können uns nicht vorstellen, dass in gewissen Dingen Wasser drin ist. Also du konntest das bis gerade nicht. Du ja auch nicht. Du hast doch keine Ahnung. Guck mal, wie soll denn in Mehl, guck mal, wenn du Wasser auf Mehl packst, dann saugt das Mehl das Wasser auf. Ja. Mehl also, hat ungefähr... Ja, googelt's gerade, Thorsten googelt. 0,05 bis 0,3% Wasser. Dann kommen hier so ein paar chemische Symbole und das sieht ziemlich schlau aus und deswegen glaube ich das. Okay. Also ich will ja auch nicht sagen, dass es nicht stimmt. Ich will ja nur sagen, holy fuck, da ist ganz schön viel Wasser in meinem Brot. Also deine größte oder riesig, deine Führung... Da ist mehr Wasser in meinem Brot, als ich es vermutet hätte. Okay, also jetzt nochmal, dass ich die Frage jetzt nochmal dann quasi für dich resümiere. Was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie, die du am ehesten glauben wollen würdest? Wasser ist in allen Sachen. Die ich glauben wollen würde? Ja. So das heißt, es muss ja eigentlich nur etwas Positives sein, etwas, nein, etwas, wo du, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es gibt so viele Scheißsachen, ja. So, wo du denkst, so, oh Gott, Reptiloiden, Weltherrschaft, Deep State und hast du nicht gesehen. Aber welche von diesen wirklichen absoluten hammeridiotischen Verschwörungstheorien würdest du am ehesten glauben? Na, alle. Also alle haben eine gewisse Berechtigung, würde ich sagen. Gott, was ist denn hier? Also du sagst, dass es eine Berechtigung gibt, dass die Erde Platte ist. Naja, darüber nachdenken kann man ja. Also man muss es ja nicht ernst nehmen, so ist natürlich kompletter Quatsch. Aber man kann natürlich, dafür gibt es Meinungsfreiheit, dass jeder seinen Scheiß sagen kann. Nein, eben nicht. Irgendwo gibt es bei der Meinungsfreiheit aber auch Grenzen, weil wenn du nämlich Lügen erzählst, dann lügst du. Beim Holocaust leugnen, da ist eine Grenze der Meinungsfreiheit. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Verschwörungstheorie, dass es das zum Beispiel gar nicht gab. Da ist eine Grenze der Meinungsfreiheit, weil du damit durch das Aufbauschen das Neue in Diskursstellen dieses Themas die Opfer des Holocausts komplett verleumdest. Deswegen ist das eine Grenze der Meinungsfreiheit. Stimme ich dir vollkommen zu. Und sowas geht dann aber halt auch oder zum Beispiel Reichsbürger. Das ist ja auch eine große Verschwörungstheorie. Oh, was kommt jetzt? Ja, also Reichsbürger, das ist die verfolgen ja eigentlich den Wert, dass es quasi Deutschland noch mit den Grenzen von 1937 oder 1848 oder sonst irgendwelchen komischen Verträgen gibt. Hast du mal auf deinem Personalausweis? Ja. Lass dir mal das Wort. Personal, ja, jetzt sag mal, nicht, jetzt komm nicht an mit BRD, GmbH und ich sag Personalnummer. Mal so, es ist natürlich nur eine Theorie unter vielen, ne, aber ist eine Theorie. Ja, aber denkst du nicht, dass es irgendwann auch für die Meinungsfreiheit, für so einen Scheiß einfach Grenzen gibt, weil das einfach zeigt, wie dumm wir geworden sind? Ich glaube, also die Dummheit des Menschen kennt keine Grenzen und die Meinungsfreiheit per se sollte erstmal auch keine Grenzen kennen, deswegen ist quasi, also die Meinungsfreiheit deckt die Dummheit einiger Menschen komplett ab. Ja, im Normalfall. Es gibt natürlich das stimmt, aber dann formuliere ich es vielleicht mal um. Aber ich finde es schön, dass einige Menschen sehr, sehr dumm sein können. Macht dir das aber nicht Sorgen? Ja. Dass Leute so viel Dummheit dann auch stolz sagen? Ja, mir macht eigentlich sehr, sehr vieles, ja, ich will es nicht sagen Sorgen, aber ich finde eigentlich sehr, sehr viele Dinge, die andere Leute sagen, sehr, sehr dumm. Aber ich finde auch sehr, sehr viele Dinge, die ich sage oder gesagt habe, sehr, sehr dumm. Also ich finde eigentlich generell viele Dinge, die gesagt werden und wurden und ja, die gesagt werden, dumm. Ich finde diesen Satz, den ich jetzt gerade versucht habe auszusprechen, dumm. Nein, aber es gibt natürlich noch einen gewissen Grad an Dummheit. Wenn wir jetzt irgendwie, sag ich mal, eine Meinungsverschiedenheit haben und dann sagen so, ja, ich finde Pizza jetzt nicht so geil und du sagst, ja, Pizza ist das Allergeilste, dann okay, dann hat das für mich nicht viel mit Dummheit zu tun. Aber wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, die Welt ist eine Scheibe, wir wohnen alle in einer BRD GmbH, dann ist das halt noch eine Dummheit auf einem anderen Level, wo ich dann hinterfrage, wo dann irgendwo auch unser Bildungssystem dann einfach dumm ist oder unsere Sozialstruktur. Oder ja, wo ist der Fehler, dass dieser Mensch um die Ecke kommt und diesen Bullshit labert? Filterbubble vielleicht? Ich kann jetzt auch nicht in einem Podcast irgendwie die komplette Dummheit der Menschen und vor allem ja auch vieler rechts ausgerichteten Menschen in der identitären Bewegung oder sowas, da gibt es ja viele so Verschwörungstheorien. Das heißt, natürlich hat jeder so seine einzelne persönliche. Dass es in dieser Masse dann doch vorkommt, gibt einem doch dann zu bedenken, oder nicht? Der Präsident der USA glaubt nicht an den Klimawandel. Ja, da ist aber leider nicht der Erste in den USA. In den USA gibt es 60 oder 55% der Leute glauben nicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Muss ich mal reinziehen. Über 100 ja, 60 aber, Millionen. Also der Präsident der USA, Trump, der glaubt ja anscheinend überhaupt nicht daran. Oder er ist halt einfach nur ein noch offensichtlicher gegen den Klimawandel. Ja, also der ist natürlich ein kompletter Vollidiot, aber du musst dir halt aber auch mal bedenken, diesen kompletten narzisstischen, frauenfeindlichen, rassistischen Vollidioten haben 50 Millionen Menschen gewählt. Ja, ich sage ja, dass der Präsident der USA so ein Mensch ist, dass es quasi ein Sinnbild für die Menschheit oder für die amerikanische Bevölkerung oder generell für einen Großteil. Für uns doch auch. Für einen Großteil der westlichen, aber eigentlich auch für einen Großteil aller Menschen irgendwie. Wir haben bei uns im Bundestag doch auch 12% oder 13% AfD-Mitglieder. Ich weiß nicht, also beziehungsweise es wurden ja bei den Bundestagswahlen 12% bis 13%, ich glaube 12,7 waren es, Prozent hat die AfD bekommen. Und da gibt es genau solche Leute, die einfach auch den Klimawandel verneinen. Also jetzt mal ganz losgelöst von den anderen Ansichten, die haben, aber die verneinen auch öffentlich den Klimawandel, wo alle anderen Fraktionen, also 87% der Wählerschaft sagt so, nee, ist nicht, also Klimawandel. Und es bringt denen ja auch nichts, jetzt so persönlich zu sagen, ja. Wählerstimmen anscheinend. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Thorsten. Ja. Wollen wir wieder über irgendwas Lustiges reden? Ich habe Riesenprobleme, kalte Getränke zu trinken. Wir hatten aber doch, warte, stopp. Hm? Wir hatten doch gerade über Trump geredet. Das ist an sich ja per se schon ziemlich lustig, weil der Typ einfach dumm ist. Ja, also, aber es ist lustig, aber es ist auch sehr, sehr traurig. Ja, im Endeffekt ist es dann sehr, sehr traurig. Okay, gut. Ich dachte gerade schon wieder, oh da Gott, wird hier. Was geht denn bei dir ab? Ich hatte gerade schon wieder Angst, dass hier die Technik versagt. Alter. Ja. Alter, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh mein Gott. Oh, ist das da? Morgens. Also ich bin schon seit 6 Uhr wach. Der Maurer, der arbeitet schon 4 Stunden. Echt? Ja, okay, vielleicht nicht für 3. 3 Stunden. Ich finde es ganz schön krass, dass viele Leute so früh aufstehen müssen. Ja. Also das ist doch. Das ist echt heftig. Ja, wenn du Baugewerbe, da kannst du eigentlich davon ausgehen, je nachdem so 7 Uhr ist dann halt, da musst du halt anfangen zu arbeiten. Das heißt, du stehst ja schon wohl eine Stunde eher auf. Ja, aber bis wann arbeitest du dann? Ja, kommt drauf an. Also bei Maurern ist das ja dann immer, jetzt gerade so im Sommer ist das ja mal ganz scheiße. Die haben dann ja teilweise dann auch 3-4 Überstunden dann nachher, dann jeden Tag quasi. Das wird ja dann, im Baugewerbe ist es so, dass du halt dann meistens, oder ich kann nicht für jedes einzelne Baugewerbe sprechen, aber ganz klar zum Beispiel beim Maurern ist es so, oder Gartenlandschaftsbauern, die häufen ihre Stunden halt immer über die Frühling-, Sommer- und Herbstmonate an und feiern das dann alles im Winter ab, wenn halt weniger natürlich zu tun ist. Du kannst nicht bei minus 10 Grad Zement anmischen, Wasser gefriert ja zum Beispiel bei minus. Ja, das ist korrekt. So, oder beziehungsweise generell draußen mauern oder irgendwie einen anderen Scheiß machen. Dann feiern die meisten Firmen dann immer in den Wintermonaten Siesta und im Sommer wird das dann halt alles rausholt. Da wird dann richtig mal locht von 7 bis 17 Uhr. Ach du Scheiße. Ja, deswegen wollte ich damals kein Maurer werden. Hast du echt überlegt, Maurer zu werden? Klar, haben wir es nicht alle mal in unseren verrückten Jugend. Nee, bei mir war es eher wirklich so Bauer, so Landwirt. Ja, weil mein ein Freund von meinem Vater, der hat halt einen Bauernhof und ich hatte früher dann halt quasi immer in Anführungsstrichen mitgeholfen. Ich saß auf dem Trecker, also mitgeholfen. Das fand ich eigentlich immer mega cool insgesamt, aber ich hätte gern so einen Miniatur-Bauernhof, weißt du, also kein Bauernhof, aber halt so ein Haus, vielleicht mit noch so einem kleinen Nebenhaus, irgendwie so eine Art Stall oder sowas und dann einfach vielleicht ein paar Hühner oder sowas. Also eher so dieses idyllische auf dem Land leben generell. Ja, so ein idyllisches auf dem Land leben, aber halt mit Hühnern. Also ich hätte gerne Hühner. Ja, okay. Die dann so draußen bock, bock, bock rumlaufen. Bock, bock, bock. Genau. So, und wo ich dann Hand reinstecken kann, Eier rausholen kann. Geil. Morgens. Ja. Ah, das ist schön. Ja, das ist schön. Also, da hätte ich Lust drauf. Aber jetzt so wirklich Bauernleben wäre mir, glaube ich, zu stressig. Und Alter, das heißt zu stressig, du hast keine Freizeit. Ja, deswegen. Du hast wirklich, du musst jeden Tag arbeiten. Die Tiere, die müssen gefüttert werden. Ja. Das Land muss bestellt werden. Also du hast da nicht viel Auswahl eigentlich. Genau, also dann musst du es, glaube ich, schon wirklich lieben und wirklich, ja, kann auch wahrscheinlich sehr meditativ sein, so ein, weiß ich nicht, ist natürlich so einen Stall immer auszumisten. Oder ist natürlich immer eine sehr romantische Vorstellung, so mit Stall und so weiter und so fort, aber wenn du das, sag ich jetzt mal, 40 Jahre durchgehend jeden Tag machst und vor allem, die Bauern an sich, die verdienen ja nicht viel, die haben ihren ganzen Reichtum, der steckt eigentlich in ihrem Landbesitz. Irgendwie 51 oder 55% ihres kompletten Haushaltes ist subventioniert. Also die Hälfte wird irgendwie durch Subventionen überhaupt abgedeckt. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das generell so geil ist, so auch finanziell jetzt gesehen, dass du dir da wirklich Sorgen machen musst, dass du, obwohl du so viel arbeitest, dann im Endeffekt ja gar nicht so viel dann rauskriegst. Und du wolltest Bauer werden, oder was? Als 8- oder 7-Jähriger, da fand das eine, war das eine coole Idee. Ich wollte auch Formel-1-Pilot werden oder da Fußballstar. Da werde ich subventioniert später, wow. Ja, genau, das war mein kleiner kapitalistischer... Wenn ich groß bin, will ich subventioniert werden. Genau, und dann wurde ich Bauer. Ganz einfach. Nee, dann wurdest du Student, was auch erstmal Subvention vom Staat, ja. BAföG, oder kriegst du BAföG? Nee. Ja? Nein. Ah, Thorsten ist zu alt. Nee, das nicht. BAföG kannst du unendlich kriegen. Nein, echt? Ja. Echt? Solange du studierst. Also, BAföG kriegst du für dein Erststudium. Aber dann würde ich ja, ach so, für mein Erststudium. Genau, also für Master würdest du zum Beispiel nichts kriegen. Echt nicht? Nee. Hä, aber okay. Weil das dann als zweites Studium dann gilt. Wie halten sich denn die Masterstudenten über Wasser? Indem sie mit Unternehmen arbeiten zusammen. Ich weiß nicht ganz genau, kommt auch auf die Branche drauf an. Wenn du dann irgendwie Maschinenbau oder sowas studierst und dann auf Master machst, dann hast du manchmal oder eventuell eine Kooperation mit einer Firma. Aber wenn das mehr so, sag ich mal, geisteswissenschaftliche Studiengänge sind wie Philosophie oder Religion, dann musst du das halt irgendwie selbst finanzieren meistens. Das ist ja voll hart. Eigentlich krass. Also ich würde es schon ganz geil finden, wenn das irgendwie nicht so kompliziert wäre. So Bildung irgendwie for free, findest du das ganz geil? Oder sagst du, nö, so ein bisschen Marktwirtschaft und sowas? Nee, also bei Bildung, also an sich bin ich immer ein großer Verfechter der Marktwirtschaft, aber bei Bildung eigentlich nicht. Weil da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich finde, jeder sollte so die gleichen Chancen haben oder mit den gleichen Chancen ins Leben starten, quasi. Ja. Also natürlich hast du Vorbehalte oder wenn es so sieht, ja, irgendwie nur eins von 5 Hartz-IV-Empfängerkindern wird im Endeffekt aus der Hartz-IV-Falle rauskommen. Was natürlich auch dazu, da wird dann eine Bildung, die umsonst ist, auch nicht viel helfen. Das sind dann andere Probleme, die angegangen werden müssen. Aber generell ist das, finde ich, ist Bildung essentiell wichtig für unsere Gesellschaft. Also ich habe Riesenprobleme, kaltes Wasser zu trinken. Oder na, anders formuliert. Nicht kaltes Wasser, sondern kaltes Wasser mit Kohlensäure. Oder generell kalte Getränke mit Kohlensäure. Auch jetzt hier die Klomate, die neben mir steht, die ist komplett gekühlt, komplett kalt, richtig geil. Aber wenn ich die jetzt trinke, habe ich mega die Probleme, weil ich dann direkt, weiß nicht, diese Kälte mit der Kohlensäure kombiniert, veranlasst meinen Körper irgendwie dazu, so aufzustoßen. Oder also ich muss so ein bisschen kotzen irgendwie. Also bei jedem Schluck kotze ich so ein bisschen. Hast du das auch? Kennst du das? Ich weiß, dass meine Schwester das auch hat. Aber halt nicht nur so ein bisschen wie ich, das ist nur so ein bisschen so, sondern dass sie auch einmal tatsächlich wirklich richtig gereiert hat. Also ich muss zugeben, ich habe einen sehr kampferprobten, festen Magen. Ja. Das hat jetzt nichts mit Alkohol zu tun, sondern generell. Ich habe eigentlich nie Probleme irgendwie mit Aufstoßen, Sodbrennen oder gerade auch so, sag ich mal, was Besuchen beim örtlichen Inder oder Thailänder angeht. Also was auch Schärfe angeht. Ich habe da überhaupt nichts. Okay, ich habe ein Bohnenproblem. Beans. Hab ein Bohnenproblem. Deswegen auch das Rocket Beans TV. Ja, deswegen, ja, klar. Eieiei, ein Bohnenproblem. Ja, sehr gut. Ja. Nee, also kannst du nicht relaten zu meinem Wasserproblem? Nee, leider nicht, aber da kann ich nichts zu sagen. Aber ist das jetzt nur im Sommer so oder schon seit immer? Ich glaube, seit immer. Ich weiß es auch nicht. Solltest du mal zum Arzt gehen? Echt? Ja, mit Sicherheit. Irgendwie das Wasserthema verfolgt mich heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, Wasser hat mich irgendwie auf dem Kicker. Stopp, das haben wir jetzt aber aufgenommen, ne, mit dem Wasser. Oder war das aus unserem Fehlversuch? Hey, das haben wir eben gerade aufgenommen. Ja, Alter, was hast du? Oh Gott, ey, Thorsten, du hast ein Gehirn eines Fisches. Was? Weißt du, Jugendwörter, die man nicht mehr sagen darf. Dude. Dude und Achtung. Nice. Cool. Echt? Findest du nice, darf man nicht mehr sagen, oder ich was? Ich weiß es nicht. Weil ich habe wirklich ein Jugendwort, was mich wirklich mittlerweile aufregt. Was heißt denn Jugendwort? Also wenn du nicht Jugendwort, also das sagen immer noch alle. Swag, da keiner darf mehr Swag sagen. Ja, okay, keiner darf Swag sagen, da sind wir uns einig. Ja. So, aber ganz viele Leute sagen immer noch chillen. Lass mal da drüben chillen, lass mal irgendwie am Teich chillen. Ich glaube, ich finde das so befremdlich mittlerweile und irgendwie. Ich glaube, chillen hat seine Legitimität verloren, seitdem Revolver hält das Wort, ich will doch nur chillen oder mit dir chillen. Echt? Okay, das kenne ich gar nicht, aber ich finde mit dir chillen, das ist, was ich will. Ah, habe ich, glaube ich, schon mal gehört. ja, klingt absolut schrecklich. Ist halt Revolver. Wenn du das singst. Ja, auch bei wenn Revolver das. Alter. Ja. Wenn Revolver hält das Ding, klingt es wahrscheinlich nicht viel besser. Ja, aber ich finde das Wort irgendwie. Ich weiß nicht, aber das Problem an diesem Wort ist, es gibt auch keine wirkliche Alternative dazu. Was hast du, stopp, okay, fragen wir andersherum. Wann hast du das letzte Mal das Wort bei, also getextet, geschrieben bei WhatsApp oder so? Lass mal, ey, hast du Bock zu chillen? Ich hab's schon oft geschrieben und dann kurz hingeguckt und dann so, ah nee, doch nicht, und dann schnell wieder gelöscht und dann irgendwie, weiß ich nicht. Und dann wird's halt schwierig, dann wird's halt wirklich kompliziert. So, was sagst du sonst? Entspannen? Wollen wir ein bisschen rumtantran? Oh Gott. Hast du eigentlich letztens den gehört? Ich habe da so coole Tantra-Musik auch reingepackt. Nein. Doch, genau in die Pause. Oh. Ja, man muss dir zugeben, ich bearbeite die Dinger meistens immer so ein bisschen nach, dass ich mal hier und da so ein bisschen die Lautstärke hoch und runter drehe. Die Geschwindigkeit. Immer wenn ich rede, wird es auf einmal mega schnell. Und immer wenn Thorsten redet, dann. Ja, dann füge ich auch nochmal was nachher ein. Irgendwie so Penis. Immer wenn du einen Witz machst, dann noch so lachen. Eigentlich sollte ich das ja noch machen. Wir hatten ja, wir haben ja noch vier Folgen im Keller. Falls ihr jetzt gerade eben ein Lachen gehört haben solltet, das war echt. Dann war das halt einfach eingespielt. Ja, genau, jedes Mal. Das Gute ist aber, du hörst die Sachen ja nicht noch ein zweites Mal an. Ja, genau, nein. Wow! Nein, du hörst dir unsere Podcasts ja nicht noch ein zweites Mal an, du. Nö, ich lade die nur hoch. Wow! Ja, oh, nicht schon wieder. Holy shit, mein scheiß Mikrofon. Ja. Oh, nee. Willst du hoch? Deswegen ist das eigentlich, sag ich mal, sehr praktisch, wenn man da noch so ein bisschen was nacharbeitet. Könntest du machen, ja, wäre halt sehr einfach undemokratisch. So, einfach so dich irgendwie, einfach so deine Wortschnipsel, die du so sagst, mit den ganzen Schimpfwörtern und so, irgendwie so ein bisschen verschnipst und dann so, ich hasse Juden, Hitler war gut. Guck, ich sag doch, ich mach diese Gags nicht. Das ist immer Thorsten, der die bringt. Ich weiß nicht. Meine Freundin hat irgendwie, meine Freundin hatte zu mir gesagt, dass irgendwie ich immer so krasse Gags mache im Podcast und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das bin ich nicht. Das ist fucking Thorsten. Also mit krassen Gags meinst du so Gags, die politisch so unkorrekt sind? Ja, oder? Ja klar, so politisch unkorrekte Sachen. Ich bin auch auf jeden Fall dabei, ne? Mhm. Also bei so politisch unkorrekten Gags bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich weiß, dass ich manchmal auch ein bisschen über die Stränge schlage. Aber tendenziell im Podcast bist doch eigentlich dann eher du, der hier die Sprüche raushaut, die man auch sehr gut falsch verstehen kann, oder nicht? Ja, gut, ich habe da ja kein Problem mit. Die Leute wissen nicht, wer ich bin und wie ich heiße. Deswegen kann man richtig schön. Stimmt, der Podcast läuft unter meinem Namen. Ja, das steht, ist ja Jonah Dreves bei iTunes zumindest. Ja. Und auch WordPress läuft über meinen Server. Echt? Nee. Läuft über WordPress. Ja. Aber wenn er über meinen Server laufen würde, dann würde er über meinen Server laufen. Also du bist im Endeffekt ja dann für den ganzen Quatsch verantwortlich, der hier publiziert wird. Redaktionell wie auch inhaltlich. Genau, auch das ist so schön gesagt. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal, das Wort müssen wir erstmal uns verinnerlichen und eine kleine Pause machen. Eine Pause? Ja. 5 Minuten Pause? Regenpause? Ist Regenpause. Ist wirklich Regenpause? Nein, ist keine Regenpause, aber 5 Minuten Pause. Wunderschönes Wetter draußen gerade. Es ist wunderschön. Wollen wir rausgehen? Wir haben hier einen Sandkasten tatsächlich an der Hochschule. Wir haben, was? Nein, oh, du willst, wir haben einen Sandkasten jetzt, ohne Scheiß? Na klar. Hä, warst du noch nie im Sandkasten? Nein, ich hab den da gar nicht gesehen. Hä, ich bin da jedes Mal. Stopp. Ist das jetzt Ironie? Ich bin sehr begeistert gerade, dass. Ja. Stopp. Ich möchte nicht, dass du mir meinen Traum zerstörst von einem Sandkasten an der Uni. Ich habe den noch nie gesehen und ich will da jetzt unbedingt hin. Hey, wir können da gleich hingehen. Wirklich, ich bin da Pause. Jedes Mal. Ist Pause jetzt. Pause. Ich bin da jedes Mal. Ab zum Sandkasten. Okay. Hallo? Herr Barth, schönen guten Tag. Herzlich Hallo. Willkommen, Frau Wehle. Und es ist wahrhaftig so, Sie können Steine zum Singen bringen. Ja. Bitte schön. Ich habe Ihnen einen mitgebracht. Besonders schön, er wartet nur darauf, Gesangsstar zu werden. Darf ich mal? Los. Ja. Mit dem geht's leider nicht. Nicht? Nein, der kann nur klingen. Na, dann lassen Sie mal klingen. Wo ist der Sandkasten? Es tut mir leid. Es gibt ja keinen Sandkasten. Ich dachte, wenn... Hier gibt es keinen Sandkasten. Ich habe dich gefragt. Ich dachte, willst wir können dann einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Ich habe dich gefragt. Denkst du so, so wird das hier besser mit unserer Vertrauensbasis? Denkst du, durch Anlügen geht das hier weiter? Na, Thorsten, du wie soll ich dir überhaupt noch was glauben, du wenn du jetzt was sagst? Mich auch bist du überhaupt Jona? Du musst mich auch verstehen. Ich wollte einfach nur, weiß nicht, ich fand es jetzt gerade schön, dass wir einfach 20 Minuten lang quasi über das Hochschulgelände gelaufen sind und dann auch einfach danach gesucht haben. Das hat mir jetzt auch Spaß. Also klar war das blöd, aber. Du weißt schon, dass du hier mit dem Feuer spielst. Ja. Ja. Und du weißt hoffentlich auch, dass das jetzt, dass ich das nicht so schnell vergessen werde. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Oder geht das jetzt nicht mehr? Du kannst es gut machen, aber sagen wir so, ich bin nicht wütend, ich bin einfach nur sehr enttäuscht. Es tut mir leid. Ist okay. Aber wir haben eine Schaukel drüben tatsächlich. Alter. Wir haben wirklich eine Schaukel. Wir spielen nicht mit dem Feuer. Ohne Scheiß, wir haben da eine Schaukel. Wo? Ich bin da jedes Mal. Wo? Hier drüben, hier auf dem C-Gelände. Auf dem C-Gelände? Hier beim Spinatbunker drüben. Wo? Davor, dahinter, rechts, links, daneben? Links hinter, wo ist das daneben? Links ist das der Kies oder Pflaster? Spinatbunker. Ja, Thorsten, was geht ab? Ja, alles klar. Also. Könnte beim FBI quasi anfangen mit meinen Verhörungsmethoden. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Was? Ja, Ladies First, hier kommt Thorsten, rede. Haben Sie einer Pornodarstellerin $130.000 gegeben? Ich kenne keine Pornodarstellerin namens Gina Wild. Das ist richtig. Was wolltest du sagen? Also ich war da drüben vorhin, ich habe mir ein Rötchen geholt und da drüben an dieser Pinnwand, wo die ganzen Zettel und so hängen, wo Leute ausschreiben, ey, ich suche eine Wohnung, ey, ich verkaufe eine Wohnung, ey, hat jemand eine Wohnung gesehen und sowas, ne? Also da sind ja ganz viele verschiedene Zettel. Und wie heißt denn das? Pinnwand oder was? Heißt es Pinnwand? Ja. Schwarzes Brett oder Pinnwand? Schwarzes Brett, danke schön. Ja. Ich wusste nicht mehr, die Farbe war mir gerade nicht mehr geläufig, schwarz, rot, blau, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein Brett war da. Und da waren ganz viele Zettel mit Spanischlern-Werbung dafür. Und irgendein mega lustiger Marketingstudenten, weil die sind natürlich die lustigsten hier, hat überall, hat das S durchgestrichen überall, sodass da nicht mehr Spanischlern stand, sondern Panischlern. Boah, Alter. Wow, richtig krass, oder? Das ist schon sehr lustig, ey. Das ist schon, also. Das ist Next-Level-Shit. Also. Da habe ich so ein bisschen auch so die Hoffnung, dass die Studenten dieser Generation zurückerlangt. Ja, also für mich ist so Faith in Humanity restored, oder wie sagt man das dann nochmal? Ja, das ist quasi das, was ich gesagt habe, nur in Englisch, ja, das ist richtig. Ja, wir können das einfach so machen, dass du immer einfach deutsche Sachen sagst und ich also eigentlich ein Solo-Podcast, aber ich bin ein Translator. Oh, mein erstes Solo, oder was? Dein erstes Solo. Apropos Solo, ich habe bald einen Stand-Up-Auftritt wieder. Oh mein Gott, erzähl mir mehr. Wo, bei YouTube, in Hamburg, in Berlin, auf welche Weltbühne verschlägt es dich? Ah, nun, du weißt ja, wie es ist, man kommt rum, genau. Man trifft Leute, diesmal in Hannover natürlich. Hannover, Das Jet Set Live ist dann natürlich auch am Start. Muss ich gucken, ich muss dann danach auch direkt weiterfahren, dann nach Bremen, so hab da auch noch ein paar Termine. Aber in Hannover erstmal natürlich mein Stand-Up-Auftritt, 7 Minuten ungefähr, muss ich mal gucken. Ich bin natürlich, Wie lang war denn, du meintest ja, du hättest den Stand-Up-Auftritt, den du bei YouTube reingestellt hast, über deinen. Der war auch so. Mega krass. Der war auch 7 Minuten eigentlich. Der war auch so 7 Minuten. Hast du runtergeschnitten? Runtergeschnitten auf 3. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Machst du dann auch was Neues, oder? Ich mach. Um das so nochmal zurückzugehen. Der erste, du hast bisher 2 Auftritte. Ja, du bist der erste war gut, der zweite war nicht so gut. So. Exakt. Ja. Also jetzt kommt der dritte. Aller guten Dinge sind ja 3. Willst du dann jetzt mehr? Dreimal ist Bremer Recht. Willst du jetzt, dreimal ist Bremer Recht. Mhm. Willst du jetzt mehr so vom ersten oder vielleicht nochmal den zweiten, einfach weil du darauf hoffst, dass das Publikum einfach. Also nur bei meinem zweiten, ich organisiere mich immer in OneNote in dem Programm und schreibe da alles rein. Und beim zweiten, da steht Z2 Mahnmal hinter. Also ich habe es nicht gelöscht aus meinen Notizen, sondern ich habe einfach nur dahinter geschrieben, Achtung, so geht's nicht. Ein Anti-Beispiel. Ja, genau. So sollte man. So schlimm? Ich hätte das so gerne gesehen. Oh, also jetzt nicht, also einfach nur. Ey, also manchmal denke ich ja noch daran zurück und ich werde einfach instant rot so und es wird mir instant richtig unangenehm. Ey, Gott. Aber ja, das ist also jetzt beim dritten Set ist ein Bit komplett aus dem ersten Set noch drin. Der auch gut funktioniert hat. ja, sehr gut funktioniert. Ich habe extra den genommen, der nicht gut funktioniert hat. Ja, genau. Ich will es mir nicht leicht machen. Genau. Und dann noch einen habe ich auch noch übernommen, aber ein bisschen umgeändert noch. Und Ist alles gut. Und dann noch 3-4 neue Sachen. Also schon Open Mic, sollst du ja auch immer neue Sachen ausprobieren. Ne? Also, ja. Wobei auch das, was ich jetzt im ersten Set gemacht habe, ist ja quasi noch neu. Also alt ist es vielleicht, wenn man es schon so 5 Mal oder so gespielt hat. Aber wenn man es nur einmal ausprobiert hat, dann weiß man noch nicht, ja, wie es ankommt. Sagen wir mal so, du hast jetzt noch nicht so die Masse an Leuten, exakt, quasi, die deine Witze schon kennen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel das 2. Mal Mario Barth irgendwo gesehen hätte, dann wüsste ich schon halt, worum es geht. Also, ja, das ist generell auch ein schwieriges Ding bei Stand-Up-Künstlern, was ich auch nicht so ganz verstehe, irgendwie, wie man jetzt mit einer Solo-Show so lang auf, oder wie lang kann man da auf Tour gehen mit, zum Beispiel. Also wenn du jetzt so eine Solo-Show hast von einer Stunde oder sowas, wann ist so der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt mal neues Material, ist es weil aber wenn ich jetzt nochmal in Hamburg bin und dann kommen nochmal Leute und weiß nicht. Ja, aber irgendwann, also das hat ja auch ein bisschen was mit Marktsättigung zu tun, also von wegen, dass quasi, wenn es genug Leute gibt, die sich das anhören wollen und angucken wollen, dann kannst du immer wieder die Sachen halt machen. Also ich glaube, vielleicht so ab 2 Jahren wird es kritisch. Ja, es gibt ja auch, einige Künstler, also jetzt Sänger, Künstler, die ja auch mit ihrem Album 2 Jahre lang auf Tour sind auf der ganzen Welt. So, also deswegen finde ich das jetzt nicht so verwerflich. Ja. Vielleicht halt nur diese Dimension halt, Mario Barth ist halt schon, also der hat jetzt 4 oder 5 Bühnenprogramme, wo es eigentlich ums Gleiche geht. Ja, okay, gut. Das ist ja auch dann nochmal was anderes, so wenn einfach auch der Inhalt quasi immer always the same ist und halt auch einfach größtenteils schlecht, muss man wirklich sagen. Also wenn man es so vergleicht mit amerikanischen Comics, die so quasi dann die Vorbilder sein sollten. Aber man kann natürlich auch einfach in diesen ganzen kleinen Städten, jetzt hier auch in Salzgitter-Bad, gibt's ja auch Künstler, die hier auftreten, so, ne? Und es ist, glaube ich, als Künstler ist es dir erstmal egal. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwie so vor 100 Leuten oder sowas spielen könnte und einfach jeden Abend dann woanders und so und damit quasi Unterhalt verdienen. Ist doch cool. Ist doch geil. Du musst ja nicht immer in Hamburg irgendwie in großen Hallen spielen. Nee, Hannover ist auch schön. Ja, Hannover, das ist jetzt eine kleine Bar. Also es ist so eine, nee, ich glaube, kommen die Bar Hamburg und Stopp. Du hast in Hamburg nicht in der großen Halle gespielt. Na klar, 500, ÖVB Arena. Ja, genau. Ist die in Hamburg? Ja, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß, wo die ist, in Hamburg. Die ÖVB Arena. ÖVB Arena. Und wer spielt da drin eigentlich normalerweise? Nee, die ist in Bremen. Daher kenne ich die, weil ich aus Bremen komme. Ja, das macht natürlich Sinn. Naja, da habe ich auf jeden Fall, nein, ja, das war auch eine kleine Bar natürlich. Aber in Hannover ist es jetzt auch so eine Bar/Stage, Open Stage oder sowas. Also ich glaube Marlenes Bar und Bühne oder sowas heißt es, glaube ich. Keine Ahnung. Da solltet ihr mal hinkommen am Am 17. Am 17. diesen Monat. Ja, da ist der Podcast. 5. Ist der Podcast noch nicht online? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Mm-mm. Das dauert auch erstmal noch, bis der nächste online ist. Also könnt ihr euch nochmal so was gefasst machen. Ja, lade ich jetzt demnächst hoch. Wie wir vor Sachen über 3 Wochen reden. Mm. Aber da bin ich schon echt. Ich bin schon wirklich gespannt, so wie das ankommt. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz vernünftig, so, sag ich mal, die Sachen, die auf jeden Fall gut funktioniert haben, dann einfach weiterzunehmen und dann zu gucken, wie man sich weiterentwickelt. Weil es ist ja so ein bisschen so wie Aussieben ist das ja quasi. Ja, dass ist du es quasi auch. Die schweren Steine, die quasi die schlechten Jokes, die wirfst du dann einfach wieder weg und versuchst dann einfach, dass der Sand immer feiner und feiner wird. Das war ein guter Vergleich, oder? Es war ein sehr schöner Vergleich, ja. Ich aber mag deswegen, Sand und hier ist kein Sandkasten. Weißt du, wie viel Wasser in einem Sandkorn drin steckt? Ist mir scheißegal. Steckt Wasser in einem Sandkorn? Weil Sand ist kommt ja drauf an, nur welchen Sand du hast. Du hast ja zum Beispiel dann einfach diesen ja, okay, ganz feinkörnigen. Ja, aber ich meine jetzt einfach nur so ein Sandmolekül ist ja eigentlich nur ein Stein. Ist ja eigentlich es nur gibt ein, kein Sandmolekül. Ja, weil es einfach nur ein winzig kleiner Stein ist eigentlich. Also meinst du immer noch ein Korn? Ja, oder ein Korn. Ja, ein Sandkorn. Ja, ein Korn, so. Ja. Aber ist ein Korn Wasser? Prozentual wird sich da nichts verändern. Na gut. Auf jeden Fall hast du es als neuer Stand-Up-Künstler, der so gerade versucht, irgendwie da reinzukommen und Material zu sammeln, natürlich schwierig, weil am Anfang hast du halt noch kein Material, wo du weißt, okay, das funktioniert. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich fange an mit einem guten Gag, der auf jeden Fall funktionieren wird, da habe ich die schon mal auf meiner Seite, das Publikum, dann bringe ich ein paar neue Sachen, um zu gucken, wie es funktioniert und am Ende, wenn es nicht geklappt hat, hau ich halt einfach nur mal einen guten Gag raus, so, wo ich weiß, okay, that's proved material. Genau. So, das funktioniert. Dann kommen die auch alle mit einem guten Gefühl nochmal raus. Das kann ich aber nicht machen, weil ich keine Ahnung habe, wie das Ganze laufen wird. Weißt du, das ist ja gar kein Problem. Ich meine, hier funktioniert es ja auch wie sonst was. Wir haben auch 20 Millionen Leute, die hier zuhören. Und von daher wird das ja kein Problem sein. Ja. Learning by doing. Was wollte ich jetzt noch sagen? Comedy-Auftritt. Ja, irgendwas gab es da jetzt gerade noch, was ich sagen wollte. Was ist denn eigentlich so, sag ich mal, in so dein deutsches Vorbild? Also gibt es da sowas? Oder einfach Leute, die du gut findest? Das muss ja nicht mal ein Vorbild sein. Weil ich finde zum Beispiel ganz spitze Johann König. Das ist für mich einer, ich weiß nicht wieso, aber ich bin voll angetan von dem Typen. Ich gucke die Deutschen nicht so. Ich jetzt auch nicht so der Größte, aber ich... Also auch Johann König kenne ich natürlich aus der Kfz-Werbung, aber jetzt so seine Auftritte... Habe ich nie gesehen. Ja, und dann bin ich hier weggegangen und habe mir eine Biene geholt und die einfach Schnur getan. Warum, weiß ich auch nicht. Und was gemacht? Eine Biene geholt und die an eine Schnur getan. Dann zip, zip, zip. Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, nicht so mein Humor. Aber ich mag auch Characters nicht so. Also ich mag, weiß nicht, viele machen dann so Characters auf der Bühne. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich mag da eher so authentischen Shit. Was, wenn man meinen zweiten Auftritt gehört haben sollte, überhaupt nicht miteinander vereinbar ist, weil er absolut nicht authentisch war, sondern ganz schön scheiße. Irgendwie so in den späteren Geschichtsbüchern wird dann irgendwie so stehen, so nicht die Schlacht von Waterloo oder die Ardennenschlacht, sondern einfach... Ich habe es ja aufgenommen tatsächlich, aber bisher noch nicht angeguckt, aber ich habe das... Oh Gott, du hast es aufgenommen? Ja, natürlich habe ich es aufgenommen. Weil du gehofft hattest, dass es halt ein Burner wird. Na, eigentlich immer aufnehmen zum Evaluieren dann auch der Ergebnisse, ne? Aber du, das Evaluieren ist bis jetzt noch... Das Evaluieren habe ich... Hast du das auf dem Handy? Nein, das können wir uns jetzt nicht angucken. Ach nein, also ich hätte jetzt vielleicht im Google Drive oder so, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe es im Google Drive, ja. Nee, das gucken wir uns auf gar keinen Fall an. Nee, ich meine nicht öffentlich, also privat. Ja, naja, auch nicht privat, nein. Oh, ich habe es mir noch nicht mal alleine angeguckt. Also ich schaff's nicht mal, mir das alleine anzuschauen. Aber ich sehe halt das Vorschaubild, so wenn, also wo ich draufklicken könnte... Und da lacht keiner, aber im Hintergrund schmunzelt so eine Person. Aber Ja, aber ich glaube, sie lacht über mich. Also ich glaube, die lacht mich gerade aus. Wunder, also es hat alles gepasst einfach. Man muss es jetzt nochmal sagen. Da hat alles, ist alles zusammengekommen und hat gepasst. Es war so schrecklich. Ja. Ich muss zugeben, stimmt, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Jetzt auch so wegen hier Videoauftritte und so weiter und so fort. Unsere Universität. Unsere Fakultät, sagen wir so, die feiert ihren 25. Jubiläum. 25 Jahre Ostfalia Hochschule, da gehe ich gern hin. Thorsten hat ein Doppelkinn. Du, vielleicht Battle-Rap? Habe ich schon mal gemacht, ja. Soll ich dir das vorrappen? Ich habe tatsächlich mal, willst du mal meinen Rap hören? Ich habe wirklich mal einen Rap aufgenommen mit 15, 16 oder sowas. Willst du mal hören? Okay. Willst du mal hören? Aber der Beat ist geklaut. Warte, red mal weiter, ich such den raus. Okay. Der Beat ist geklaut von Hassan Hoden. Kennst du die? Ich überrasch mich. Überrasch uns alle. Okay. Ist gar nicht so schlecht, sag ich mal. Gib mir, weißt du was? Du kannst mir das Ding einfach mal schicken, dann packe ich das nachher in der Nachbearbeitung wieder rein. Echt? Ja, wenn du möchtest, dann kann ich da so ein bisschen das. Ja, aber wir müssen es vom, jetzt auch vom Ton her ist es dann ja ein bisschen besser, das meine ich. Ach komm, wir hören einfach nur mal kurz rein. Ja, hör mal. Hast du es? Nee, noch nicht. Ja, okay. Also auf jeden Fall, dann machen wir, das kommt gleich nach meiner absolut spannenden Geschichte. Oder andersherum, ihr müsst jetzt noch eben kurz mir zuhören und dann kommt eigentlich das Spannende, wie Jona rappt. Und zwar, hier sind wiederum Ostfalia 25 und dann hat mich mein Dozent gefragt, weil er denkt, dass ich so ein lockerer und cooler Typ bin. Bist ja auch. Ja, ich bin total locker und lässig und also, wow. Mal mit der Baggy-Hose so ganz bis unter die Knöchel. Mhm, aber auf einer Hosenstall dann halt aber auch. Das ist ganz wichtig. Naja, auf jeden Fall hat mich gefragt, ob ich denn nicht für einen Imagefilm, den er machen soll oder macht für die Universität, ob ich da nicht vielleicht so 2, 3 O-Töne abgeben könnte. Und ich so, ja, das mache ich wohl. Das Problem ist aber immer nur, ich kann zu jedem Scheiß irgendwas Gutes immer sagen, aber nur, wenn ich die Frage nicht kenne. Also direkt so quasi... Du fragst mich jetzt, was denkst du über die Farbe Blau? Dann direkt erster Gedanke, zack, zack, zack. Und dann arbeite ich meine... Findest du Tafeln heutzutage in Grundschulen überflüssig? Thorsten, also ich finde das, Meinung nein, Job. Also ich finde die schon an sich eigentlich überflüssig, aber du kannst jetzt nicht so, also es ist ja zweierlei Maße. Du hast zu einen hast du dann die Schulen, die halt eigentlich in sich kein Geld haben. Auf der anderen Seite aber die Schüler, die natürlich immer wieder was Moderneres haben wollen, wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Da sind immer diese interaktiven Dingsbums mit Beamer dann auch noch aktiv. Und da läuft das ja auch. Also da haben die aber selber alle auch schon Laptops und so weiter und so fort. Das gute alte Prinzip der Tafel sollte erhalten bleiben, aber man muss sich für Erneuerungen halt stark machen. So. Stromkästen, unnütze Gefahr oder intelligente Erfindung? Thorsten. Stromkästen haben, ist doch keine Gefahr, wenn du es abgesichert hast durch den deutschen. Junge, was? Also. Ja, Stromkästen können mega gefährlich sein. Ja. Hast du schon mal einen Stromkasten angefasst? Ja, von außen. Ich habe den noch nie aufgemacht und reingepackt. Echt nicht? Hey, aber wenn die Sicherung rausfliegt? Alter, da ist auch nichts ungefährliches dabei. Das ist ein dabei. Sicherungskasten, ne? Ja, das ist ein Sicherungskasten. Oh Mann, okay. Ja, auf jeden Fall. Hat der mir dann quasi die Fragen geschickt. Ja. Und die haben quasi alle sowas Schönes gehabt wie, warum bist du hier in Salzgitter? Warum studierst du hier in Salzgitter? Was ist das Schöne an Salzgitter? Salzgitter, Salzgitter, love, love, love, love, love. Wo ich auf jede Frage erstmal per se lügen müsste und auch gelogen habe. Echt? Warum? Also, weil Salzgitter wirklich mega cool ist. Ja, aber warum? Ich hatte, nein, die Sache ist halt die. Kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren? Also ich kann nicht, total, ist mir scheißegal. Ich verkaufe mich, ich mache Geld, für Geld mache ich alles. Ja, aber du hast ja kein Geld bekommen dafür. Nein, das ist es ja. Das ist, was ich kriege, ist der, was ich kriege, ist der Fame. Der Fame. Okay, da kann ich gleich auch was zu sagen, aber erzähl erstmal deine Story. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann, obwohl ich dann, sag ich mal, eigentlich mir mein Maul nicht so sehr verbiete, einfach nicht wusste, was ich sagen sollte, weil ich dann schon die ganze Zeit dachte, scheiße, was soll ich denn gleich auf die Frage beantworten, warum die Salzgitterschule denn so cool ist? Und dann stand er da auch noch mit einer Helferin und dann die Tonangel dann getragen hatte und so einen ganzen Scheiß und dann halt, so, jetzt sagen Sie mal was Gutes über Salzgitter. Und ich so, ja, zirp, zirp. Also, gibt dir Kühe. Gibt dir Kühe. Dann habe ich mir da irgendwas zusammengereimt von wegen, dass die Ausstattung hier doch ganz geil wäre, was ja nicht gelogen ist. Wir haben ja echt ein wirklich geil, also nicht hier, aber halt unten im C-Gebäude. Naja. Alter, das C-Gebäude, das ist erst 5 Jahre alt. Digi. Wir sind eine Medienhochschule, also da kann ich auch erwarten, dass wir ein gewisses Repertoire aufweisen. So, aber wir haben einfach zu wenig Kameras für die ganzen Studenten. Ne? Und das Tonstudio ist komplett für den Arsch. Wir sitzen hier gerade, haben hier irgendeine Wand aus Decken und so als Filter, als Popschutz. Wie heißt denn das? Ach, ich weiß nicht. Aber es ist einfach komplett, also so geil ist die Ausstattung hier nicht. Also ich finde die MC-Gebäude schon sehr gut, auch generell das Gebäude an sich und so. Ach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was auf welcher Schule du vorher warst und wie die so aussah. In Bremen. Ja, es ist kein richtiger Vergleich so. Also, wenn du eine Medienhochschule bist, dann erwarte ich auch, dass man eine gewisse Art der Ausrüstung hier so hat. Kommt zum Beispiel so einen kompletten Mac-Raum. Ja, wenn du hier Mediendesign studierst, dann erwarte ich einen fucking Mac-Raum. Okay, ein komplettes Film- und Tonstudio. Ja, wenn du Medienkommunikation studierst und Journalismus und TV-Produktion versuchst zu lernen, dann erwarte ich ein fucking Produktionsstudio. Also, na klar, natürlich. Toiletten. Braucht man nicht unbedingt. Okay. Ja, ist ja halt auch nicht jetzt spezifisch für Medien. Ja, aber stimmt schon. Ja, ist schon ganz cool. Also, ich finde es auch cool, aber ich glaube, es ist zu erwarten eigentlich. Aber ich finde es auch cool. Ja. Okay, man merkt schon, das ist alles super. Alles toll. Naja, und ich habe dann einfach irgendwie ein bisschen was zusammen da gefaselt und man hat einfach gemerkt von Frage zu Frage, wie deprimierter dann der Dozent eigentlich war, weil ich einfach nur Bullshit gelabert habe und auch nicht so richtig einen Sinn hatte. Dann immer, wenn ich was Gutes gesagt hatte, dann sind dann irgendwelche Autos vorbeigefahren, wo er meinte, ja, sagen Sie das dann gleich dann doch bitte jetzt einfach nochmal. Und ich einfach nicht mal wusste, was ich gesagt habe vor 2 Sekunden, so richtig goldfischmäßig. So, ja, Salzgitter ist doch cool, weil... Wegen das und das. Ja, was hast du denn jetzt gesagt? Also warum, ist also wegen der Ausrüstung und hast du noch irgendwas Cooles? Ja, ich hatte dir noch was ein? Ja, dann so aus den Fingern gesorgen, sowas in der Art wie, ja, die Dozenten sind ja auch gut und was man hier auch sagen muss, ist, dass die, sag ich mal, die Anonymität von Unis. Die Anonymität bleibt gewahrt. Die bleibt halt nicht gewahrt, also vielleicht jetzt zu der Uni. Also zur Universitätsvorlesung, wenn du jetzt halt diese richtig krassen großen Säle hast, wo dann 600, 700 Leute dann sitzen und sich über Medienrecht dann unterhalten oder einfach nur sich das berieseln lassen, hast du hier dann schon ein bisschen mehr so den Bezug halt zu den Lehrkräften. Was ja für mich auch so wirklich wahr ist, aber das dann halt kurz zu fassen in 10 Sekunden oder 5 Sekunden innerhalb von einem Satz, der Sinn macht, ohne viel M zu sagen, das ist dann für mich dann schon ein Problem, wenn man schon 5-mal vorher gemacht hat. Und immer wieder überholen sollte. Und jedes Mal irgendwie was anderes dazu. Naja, aber du bist ja Medienprofi. Also das haust du einfach so raus. Das ist doch kein Ding für dich. Eben nicht. Krass. Also, weiß ich nicht, weil ich hasse die ab sofort. Also sämtliche Redakteure, die mich irgendwann mal anschreiben wollen oder Journalisten, die für meine Biografie später verantwortlich sein werden, die dürfen mir die Fragen vorher nicht schicken. Also auch so wie bei Präsidentschaftskandidaten. Ist nicht so. Ich will was die Fragen gar nicht wissen. Machen? Direkt einfach mir sagen, ja genau, das ist ja gerade das Schlimme. Ist ja auch ein journalistisches Fauxpas. Genau. Aber das war ja auch ein Imagefilm, insofern. Genau. Ist in Ordnung. Ja. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, dass ich meinen Dozenten in dem Sinne enttäuscht habe und mich eigentlich auch persönlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass das dann doch so schwierig ist. Gut, war das dein zweiter Stand-up-Auftritt quasi? Das im übertragenen Sinne? Nee, ich glaube nicht, dass der so. Also im Endeffekt ist es mir ja scheißegal, weil. Also. Ja. Ne? Ja, mir ist natürlich auch scheißegal. Ja, natürlich, das kratzt natürlich dich auch nicht. Nee, also Menschen sehe ich eh nie wieder. Was heißt, also es ist mir scheißegal in dem Sinne, dass ich, dass das jetzt nichts ist von mir quasi. Es ist ja nur ein Statement von mir über die Uni, was sich wahrscheinlich nie jemand angucken wird. Also, ja, aber warum ist es nicht von dir? Das verstehe ich auch nicht. Es gibt viele Leute, die sagen auch jetzt, um damit klarzukommen, wenn man irgendwie scheitert oder sowas, auch jetzt beim Stand-up-Auftritt, dass man quasi unterscheiden muss zwischen einem selbst und dem, was man sagt. Das sagen manche so. Ja, da musst du unterscheiden. So, das eine ist das, was du bist, und das andere ist das, was du sagst. Und wenn Leute das nicht gut finden, was du sagst, dann okay. Aber das greift deswegen nicht dich persönlich an. Bullshit. Es ist schon sehr schwierig. Das ist Bullshit, also, weil das, was du sagst, das kommt ja aus dir heraus. Und natürlich identifiziere ich mich mit dem, was ich sage. Also ja. natürlich kann man auch dann reflektieren und dann nicht mehr dahinter stehen. Klar, aber per se erst einmal, wenn du etwas sagst, hoffe ich doch, dass du es auch so meinst. Ja. So. Ja, es sei denn, du bist halt so ein Charakter, den du dann spielst. Außer du bist ein Charakter, klar. Aber es gibt immer doch irgendwelche Leute, die halt sagen, wie die so, ey, Junge, verpiss dich einfach. Hä, was? Es gibt doch immer Leute, so, die quasi ja. einem nicht mit einem d'accord gehen. Also ja, die klar. sagen so, hör mal, mein Lieber, ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Meinung reflektiert, deswegen dürftest du jetzt gar nichts mehr sagen. So ungefähr. Klar. Solche Idioten gibt's natürlich immer. Hm. Ist doof halt nur, wenn alle im Raum das der gleichen Meinung sind. Exakt. Ah, Traumata. Wenn, ja, oh Mann, oh Mann. Brauchst du so eine kleine, mit so eine Therapiestunde mit Delfinen irgendwie schwimmen oder so? Nö, ich habe ordentlich geweint. Ich bin auch bei diesem 25 Jahre Ostfalia-Ding, bin ich auch ein bisschen involviert. Wobei, das hat eigentlich per se gar nichts damit zu tun. Wir haben ja hier das journalistische, unser journalistisches Portal Campus 38. Oder Studi 38. Oder Kompost 38. Genau. Wie ich sag, sehr ironisch und kritisch natürlich, satirisch. Und die machen gerade unsere Marketingstudenten, ich bin ja auch im Prinzip Marketingstudent, aber mich interessiert das Ganze halt nicht, aber die Studenten hier machen eine Werbekampagne dafür jetzt, für Campus 38. Und ich bin Teil dieser Werbekampagne. Das heißt möglicherweise, ja, ich weiß, das ist sehr, sehr also lustig. Eben so ganz kurz, was Campus 38 ist, es ist ein Versuch der Uni, die studentischen Arbeiten zu veröffentlichen, außerhalb von YouTube und so weiter und so der fort. Der Versuch und ist natürlich, also es gibt tatsächlich, also die anderen, was gibt es hier noch irgendwie, Studi 38 oder so? Das also ich kenne Studi 38 und Campus 38. Ich glaube, es gibt noch irgendwas und die wollten uns sogar schon mal verklagen oder sowas. Sehr gut. Ja. Also anscheinend wird es wahrgenommen, aber es lesen und gucken jetzt nicht so viele Leute, ehrlich gesagt. Aber ja, da machen wir halt jetzt gerade eine Werbekampagne und da bin ich Teil davon. Eigentlich habe ich nur zugesagt aus, weiß nicht, wenn man irgendwie auf dem Plakat sein kann. Ich bin auf dem fucking Plakat. Warum zeigst du mir den Mittelfinger? War das das Foto, was du dann geschossen hast? Ah, so, das Mittelfingerfoto. Ja, das haben wir auch da geschossen. Ja, ich war halt in der Fotokabine im Fotostudio. Und irgendwie der Fotograf, auch ein Kommilitone von mir, wir haben irgendwie 50 Fotos oder sowas von mir geschossen, bis ich dann eins gefunden habe, wo ich sage, ja, okay, das ist ganz in Ordnung. So. Und dann kommen noch zwei andere rein, die auch halt für diese Kampagne geholt wurden und stellen sich dahin, machen so drei Fotos, drehen sich einmal so ein bisschen und dann, ja, fertig, gehen wieder raus. Einfach so die krassesten Models überhaupt. Und ich racke mir da einen ab. Und jetzt bin ich wahrscheinlich bald auf so ein Plakat, wo ich dann Campus 38 bewerbe und einfach hier überall im fucking, an den ganzen Ostfalia-Hochschulen hängen werde. The memes are coming. Und dann steht da, es ist quasi mein Gesicht, wie ich versuche zu lächeln. Ich kann nicht lächeln übrigens. Nicht, wenn es gestellt ist. Du kannst lächeln, aber nicht, wenn es gestellt ist. Ja, aber auch mein Lächeln, so sie jetzt, ist jetzt nicht mega das sexy Lächeln. Hm. So. Also, ne? Und darunter steht dann noch so ein Spruch. Und da sind wir gerade dabei, den zu konzipieren. Und das ist einfach, weiß nicht, man kann da eigentlich einfach nicht gut bei wegkommen. Bei sowas. Schreib einfach drauf, ich mag ich mag auch Kinder. Ich mag Kinder auch. Einfach so. Einfach als Statement. Kinder mögen mich. Kinder mögen mich. Ich habe ein Herz für das Sauerland. Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön cheesy. Also egal, was du hinschreibst, es wirkt immer mega cheesy. Weil du kannst nicht ein Statement innerhalb von einem Satz raushauen, ohne dass es irgendwie komisch wirkt. Nazis sind scheiße. Ja. Und dann so ein Bild von mir, wie ich so mega lächelnd da rumstehe. Im schwarzen Raum. Touché. Ja. Mann, ey. Ja, ich könnte dir jetzt so nicht helfen. Ich hatte jetzt ich und Kommilitone, wir hatten überlegt, weil wir ein Projekt haben, wo wir ein Videospiel quasi konzipieren. Und wir hatten so eine Ideenfindung, dass wir so ein krasses Sadomaso-Spiel daraus machen, wo du quasi so vor Entscheidungen gestellt wirst. Mhm. Möchtest du jetzt das ungeborene Baby aus dem Bauch deiner Schwester rausprügeln? Oder möchtest du dann doch lieber die Schwester deines besten Freundes vergewaltigen? Und dann quasi basierend auf diesen Das ungeborene Baby rausprügeln. Definitiv. Basierend auf diesen, also dass du quasi nur diese zwei Möglichkeiten hast und dann so richtig perverse Sachen machst, die dann immer schlimmer und schlimmer werden. Und, das ist eigentlich falsch bei dir, Thorsten. Ja, das war dann quasi so dieser kranke Gedanke, den ich hatte. Ja, das ist wirklich ein bisschen krank. Ja. Also ich persönlich verstehe es. Also Brainfuck. Ich bin auch so ein bisschen Teil dieses Nischenhumors, sag ich mal, der so ein bisschen mega abgefuckt ist. Aber Außenstehende, die jetzt versuchen, hier irgendwie ihre Langeweile wegzutreiben, ich weiß nicht, ob die da so connecten können, weißt du? Wobei bei Babys wegtreten und so eigentlich schon, also da ist eigentlich jeder dabei, oder? Also ja. Kommt auf das Baby an, ne? Kommt auf das Baby an. Ist es gewollt, ist es ungewollt, ist es nervig, tritt es einen die ganze Zeit? Aber die Information hast du aber nicht. Wenn das Baby von innen tritt, gegen den Bauch der Mutter, darf man zurücktreten. Selbstverteidigung im Prinzip. Oh, der ist gut. Den muss ich mir merken. Das ist ein richtig geiles. Oh, da kannst du Brainfuck. Ja, guck mal, ein guter Witz. Stell dir vor, das wäre mein Opener für ein Stand-Up-Programm. Die Leute würden mich hassen. Du würdest im Hintergrund sitzen und würdest sagen, ja. Ja, genau mein Humor. Yeah, nice. Volle Leute, also ja, du kannst mich immer mit richtig schwarzen Sachen, so generell, alles, was bei South Park passiert, das ist für mich absoluter Comedy-Gold. Für mich persönlich. Ja, ja. Ja, so, jetzt apropos Comedy Gold, dann. Gott, was kommt jetzt? Rap doch mal ein bisschen. Oh, jetzt, na, ich dachte. Nee. Vielleicht als Cliffhanger für die nächste Folge? Nee, da kommst du nicht drauf. Ich rappe hier jetzt nicht persönlich. Nee, ich weiß, aber du spielst das jetzt ab. Echt? Ey, als Cliffhanger für die nächste Folge? Doch nein, echt ist nicht. Du willst es jetzt hören oder was? Wir machen, ja. Wir können. Na gut, dann wird die Folge ein bisschen länger. Der Rap geht nämlich 25 Minuten, aber ich kann best. Nein, geht nicht 25 Minuten. Boah, ich habe gerade ein bisschen gerüpst, Entschuldigung. Haben wir nicht gehört. Echt nicht? Aber es ist jetzt überhaupt nicht schwierig, dass du quasi so, sag ich mal, ein bisschen unvorbereitet bist, weil du hattest vorhin nämlich keine Zeit, die Sachen zu suchen, wo ich dann erzählt habe, wie ich mit meinem Dozenten ein bisschen angeliebelt habe. Aber du hast es jetzt. Ich hab's jetzt, also. Möchtest du irgendwie noch was darum dazu erzählen? Ja, ich möchte oder? Was dazu sagen. Also, ja. Was wolltest du mit dem Song überhaupt aussagen? Es sollte so ein bisschen oldschool, so der Beat ist auch sehr oldschool, ziemlich nicer Beat, muss man dazu sagen. Geklaut von Hass und Hoden, Hulk Hoden. Ich glaube, heute kennt man den Rapper, also Hulk Hoden ist der MC und der Rapper ist Retro-Gott, kennt man vielleicht. Das spielt, glaube ich, auch auf dem Splash oder sowas manchmal, keine Ahnung, ich bin ja nicht so in der Rap-Szene. Aber es sollte halt so ein bisschen oldschool und es war halt so mein, also ich wollte halt einfach mal gucken, was ist so, wie ist das so mit dem Rap, so Rap schreiben und sowas, was ist das, was geht da ab? Und ich würde sagen, also textlich am Anfang gut, gegen Ende ein bisschen dumm. Und ganz gegen, also so der letzte Satz, dann wieder ziemlich nice. und vom Flow und von der Stimme würde ich sagen, top. Also Flow, 10 out of 10. Alter. Und Vocals natürlich auch. Die Frage ist jetzt halt, wie wir es jetzt technisch machen. Willst du das jetzt einfach das Handy ans Mikro halten oder stopp. Oder willst du mir das Ding schicken und dann arbeite ich das dann quasi in den Podcast ein, dass quasi die Hörerschaft die komplette Qualität deiner Stimme zu spüren bekommt? Ich kann es dir jetzt ans Mikrofon halten. Ja. Und dann schicke ich es dir aber nochmal und dann schneidest du es rüber, okay? Da müssen wir jetzt ganz still sein. Dann mache ich das, ja. Okay, dann spiele ich das dann, jetzt ab. Wie heißt der Song? Das ist, hast du auch einen Rapper-Namen? Ja, okay. Der Rapper-Name. Ja, okay. Der Rapper-Name ist das absolut geilste. Okay. Ist es JD oder? Nein, es ist Huretro. Huretro, okay. Das ist schon richtig mal sehr gut, lustig. Oder? Das ist Huretro. Ist wirklich gut. Es ist verdammt lustig, wenn man bedenkt, wo du die Sachen her hast, aber ja. Und, wie, wo ich die Sachen her habe? Du hast ja gesagt, von diesem einem MC Retro. Retro-Gott, ja. Genau. Und, ja, genau. Und es ist halt auch so Retro-Style so, und dann Huretro wegen Hure und Retro. Genau. Also, ist eigentlich gut. Und der Text heißt, oder der Song heißt Sinneslos. Alles klar. Dann spiel mal ab. Ziemlich tight, ziemlich fresh, ziemlich arrogant, ziemlich might, ziemlich wack, ziemlich uninteressant, ziemlich krass, wie du dich dazu bewegst, zu dem Beat der Musik, wer hat die denn aufgedreht? Sowas passiert mir immer wieder, keiner tanzt zu deinen homosexuellen Liedern, unkreative Oldschool-Fraktion, ich schlage Adele eine Rollstuhlaktion, die Schwerkraft ist fresh, ich hatte einen Autocrash, möglicher Grund, ich war in meinem Auto cached, mein Klo funktioniert leider nicht mehr richtig, dabei ist sowas doch eigentlich ziemlich wichtig, bei dir stinkt's eh, also mach das nichts, reib's nicht mit Scheiße ein, du bist ein Kackgesicht, vielleicht oder nicht, ich weiß es nicht genau, ich mag dich nicht und du haust mich grün und blau, ich trinke eine von diesen Colas auf Ex und verticke Dope an meine Omas auf Crack. Alle sind an einem Ort Battle MCs, was fällt mir dazu ein? Pennerparadies. Wenn du hinfällst, mache ich einen Handstand, um dir zu zeigen, dass ich so etwas kann, Mann. Day of the penis, I'm lightening my dick, eine Ho namens Cletus, ich ficke diese Bitch. Ich ficke diese Bitch. Also der Beat ist auf jeden Fall mega geil. Ja, jetzt ohne Scheiß, der ist richtig chillig. Der Beat ist heftig. So, und was sagst, und was sagst du zum Rap? Home? Ich muss sagen, stopp. Das ist natürlich eine Jugendsünde. Erstmal, ich habe nichts erwartet. Und also wirklich, auch nichts bekommen. Nein. Du hast mich schon mal gewonnen mit dem Beat. Der Beat ist mega fett. Ja, der Beat ist auch nicht von mir. Ja, ist ja scheißegal, aber der Beat geil. Der Rap ist auch nicht von mir, der ist von dem 17 Jahre alten Jonah. So, das ist nochmal ein Unterschied. Also, du hast ihn aber schon selber geschrieben. Ja, klar. Ja, aber da war ich. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Also, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, klar. Natürlich merkst du ja hier und da, dass wir jetzt, sag ich mal, nicht so vor dem Mikrofon jetzt, sag ich mal, also mit dem Beat vor dem Mikrofon aufgewachsen bist. So was so Spittity-Spitten angeht, aber trotzdem schon ziemlich geil. Ja. Ey, das war das erste, was ich überhaupt aufgenommen habe. Ja, vor allem deswegen ist das ganz geil. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass man so gemerkt hat, wie du versucht hast, jedes einzelne Wort richtig klar und deutlich auszusprechen. Na klaro. Ja. Das macht man also. Ja, ich weiß schon, aber es hat sich trotzdem schon so ein bisschen. Ich finde, da hat es gerade auch ein bisschen komisch angehört. Ja. Aber, ja, gut, also die Version, die wir jetzt quasi per. Ja, genau, am Dings Handy gehört haben. Am Handy klang es irgendwie so ein bisschen, bisschen weird nochmal, aber. Ja, also wie gesagt, also das ist, also was jetzt eigentlich das Endprodukt ist, das ist ja dann live gehört quasi. Dann, ich cutte dann auch quasi also, nach der ersten Strophe dann ab. Aber ich finde das gut. Also ich finde es super lustig. Ist auch mega geil, aber ich finde es lustig. Ja. Also gut, meine ich. Also echt. Also ich finde es ein bisschen gut. Aber ich finde es vor allem eigentlich lustig. Ja. Also so, weiß ich nicht. So, ich glaube, je älter man wird, desto lustiger wird es auch nochmal. Wenn man dann immer mal wieder so zurückguckt. Ich habe auf diesem YouTube-Kanal noch andere Sachen, die ich dir aber nicht zeigen werde. Ich habe da noch ein paar andere geheime. Also die nicht so cool sind. Die nicht so cool sind. Ah, okay. Die tatsächlich gar nicht cool sind. Okay. Dann also irgendwie auch, hast du also irgendwie auch so selber so Filme gemacht oder Vlogs oder so einen Scheiß? Ich habe mal beim Filmwettbewerb mitgemacht. Hast du das schon mal erzählt? Nee, aber du kannst hier beim Ostfalia-Filmwettbewerb kannst du mitmachen. Ja, stimmt. Wolltest du da mitmachen? Wollen wir zusammen mitmachen? Wollen wir? Ja, lass mal machen. Also ja. Ich habe über, ey, komm, wie schwer kann es sein, da zu gewinnen oder zumindest schon, den dritten also Platz man muss, zu machen? Also man muss jetzt mal, also man muss erstmal muss man dazu sagen, der, ja, genau, erstmal also mein, stopp, mein was Filmprojekt, ich hatte davon hier schon mal gesehen, was ich letzten Semester gemacht hatte mit den Sehbehinderten. 1,0. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ist egal, hat keiner gesehen, das wird auch nie jemand sehen. Hast aber hast du es mal den Typen gezeigt, den du interviewt hast? Den Sehbehinderten? Ich habe dem, also jetzt nochmal, um dann so ein einfach kurz zu machen. Gag, ist also es egal. Ist, ja, ist egal. Ah, Mann. Aber die hat es dann halt gehört, Lisa, also die ich interviewt hatte. Hört Lisa zu? Ich glaube gar nicht, dass die weiß, dass ich überhaupt einen Podcast habe. Okay, gut. Also, gut. Keine, doch, sonst wäre bei dir auch, glaube ich, kein Problem. Ansonsten, schöne Grüße an Lisa. Lisa ist der treueste und beste Eintracht Braunschweig-Fan, den es gibt. Und für mich auch der sympathischste. Ja, finde ich auch. Ja. Lisa, die Grüße, die werden gehen einfach so ins Leere. So, keiner wird es jemals hören. Natürlich aber nicht. Aber es gibt bestimmt irgendeine Lisa, die es jetzt vielleicht hört. Und auch für dich. Lisa, wenn du Eintracht Braunschweig-Fan bist und blind bist, dann ist das genau für dich gedacht. Für dich, Lisa. Ich hoffe, das erreicht jetzt die richtige Lisa, die Eintracht Braunschweig-Fan ist und blind. Ich hab's halt schon. Ja, genau, ich wollte es nämlich halt sehr offen halten. Ja, das ist gut. Damit auch keiner ihre Identität weiß. Ja, sehr gut. Nee, das aber ist. Aber was? Du hast 1-0 bekommen, oder was? Ja, für das Dingsums. Ja. Und der Typ, der den Film dann im Endeffekt dann auch bewertet, der hat auch meinen Film bewertet. Und wir sind quasi Buddies. Nein, nicht. Das ist. Und der arbeitet auch gar nicht hier an unserer Uni. Das ist ein anderer so. Mensch, der hier in unserer Uni arbeitet und der das bewertet. Ach so, wer denn? Das ist, willst du den Namen nicht sagen? Ja, warte, stopp. Ach, den kenne ich. Ey, den kennen wir doch hier aus dem das ZDF, ist, ja, kennt der, man den doch. Der 2,80 Meter große Superriese. Oh, den hatte ich auch in der Lehrredaktion, oder hatte nicht? Hatte ich in der TV-Redaktion. Ah, TV-Redaktion, genau. Ja. In der TV-Lehrredaktion. Habe ich auch 1-0 bekommen für meinen Antifa-Film. Ich habe einen Film über die Antifa gemacht. Sehr, sehr gut. Solltest du dir mal angucken. Ey, das ist jetzt so ein Battle, oder was? Ja, das ist wirklich richtig gut. 1-0. Wollen wir uns dann da anmelden? Ja, lass mal machen. Wann ist das nochmal? Ich glaube, ist das nicht sogar am 25.? Am 25., ja. Oh, ganz lustig. Ja, mega lustig. Und er soll 5x25 Sekunden lang sein, maximal. Also 2,5 Minuten oder sowas. Das ist so lustig. Ja, das ist mega funny. Ey, aber hier quasi Dozent ist, der ist auch, also das ist wirklich ein kompetenter Dozent. Also der kann dozieren, finde ich. Der ist super, der Typ. Und der ist einfach auch beim fucking ZDF haut der da seine Dokus raus. Also auch wirklich ein Hochkaräter. Ich finde den auch, was ich dir persönlich sagen muss, ich finde den menschlich ganz geil. Einfach so. Also mega angenehmer Typ einfach. Angenehm, aber er sagt halt auch seine Meinung. Ja, nein, also der ist komplett alles richtig. Er übt halt auch wirklich alles Kritik und so, ne? Aber halt nicht irgendwie zielführend. So. Zielführende konstruktive Kritik. Genau, ich weiß noch, als wir bei ihm Lehrredaktion hatten, hat er auch immer zu uns gesagt, wenn wir etwas kritisieren, sollen wir am besten, weil, also er weiß wahrscheinlich selber, dass Studenten oft nicht mit Kritik so gut umgehen können, was ich jetzt auch erfahren habe, so in den letzten Wochen auch nochmal. Ich als Chefredakteur musste ja auch kritisieren. Ich bin immer gerne am Kritisieren. Ich bin richtig gut darin, in einer Gruppe zu sein und einfach alles schlecht zu reden. Ja. Und das ist nicht so gut und das musst du noch verbessern und da geht's noch nicht. Da sehe ich mich auch eigentlich so in 10 Jahren. So in der Opposition. Leute kritisieren. Opposition, das ist ja dann. Ja, jetzt nicht unbedingt politisch gesehen, aber generell einfach in der Opposition so dagegen. Ja, aber trotzdem dann ja als Chef. Du bist ja dann nicht Opposition, du sagst ja was, aber bist ja Chef. Ja, genau. Das hat auch, also bei mal sagen, auf welchem Niveau wir gerade kritisieren. Oh, ich muss ohne Witz, jetzt lass mal den Namen aufhören, ich muss das alles überbiepen. Also, echt? Nein, als ob. Hä, mein ist, warum? Jeder weiß, arbeitet. Was? Das ist doch kein Geheimnis, dass der Typ hier arbeitet. Ich möchte den Namen halt nicht dass sie in unser Dingsons reinkommen. Jetzt ist es zu spät. Ja. Jetzt ist es wirklich zu spät. Als ob du einen riesig großen Penis. Also ist auch bekannt. Also ist bekannt. Also du musst vielleicht Penis piepen. Nee. Das darf man hier nicht sagen. Das darf man sagen. Aber tatsächlich als Chefredakteur macht es schon sehr viel Spaß. Also auch die Sachen zu kritisieren. Mhm. generell auch journalistische Beiträge, das macht mir sehr viel Spaß, journalistische Beiträge zu kritisieren, weil es gibt immer was zu kritisieren. Also es soll natürlich auch zielführend sein, ne? Aber dann auf einem gewissen Niveau Kritik zu äußern, aber also mein Mitbewohner. Einfach meckern, das ist mal das Geilste. Ja, nicht unbedingt meckern, aber halt schon so zielführend kritisieren und sagen, was nicht gut ist. Und mein Mitbewohner hat mir erzählt, der ist halt auch im zweiten Semester, wo, also halt bei den Leuten, die ich auch kritisieren musste, dann, das ist ja quasi dann mein Job, und der hat mir erzählt, dass einige wohl gesagt haben, dass ich ein ganz schön strenger Chefredakteur sei. So, und das irgendwie, so als würden die mich auf einmal überhaupt nicht mehr leiden. Ach, das ist nicht so schlimm. Damit werden die auch klarkommen. Komplett egal, aber das ist schon, also diese Kritik, diese Unfähigkeit, Kritik auszuhalten bei einigen Studenten, ist wirklich krass. Also ich glaube nicht nur, dass es Studenten sind, sondern generell Menschen. Auch. Aber du musst halt dann also auch alte Menschen. Auf der anderen Seite musst du dann halt auch sehen, da gibt es dann halt Leute, die arbeiten an einem gewissen Thema und haben sich darüber Gedanken gemacht und haben da schon irgendwie wahrscheinlich was rein investiert und recherchiert oder zusammengefasst. Und dann sind die natürlich meistens sehr enttäuscht, wenn die halt dann merken und mit der Realität konfrontiert werden, so, ey, so läuft das halt hier nicht, aber trotzdem musst du halt die Kritik dann halt auch aushalten. Genau, vor allem, wenn du es halt zum ersten Mal so einen journalistischen Beitrag jetzt machst so und du weißt vielleicht noch gar nicht genau, was ist da besonders wichtig, worauf sollte man achten und dann kommt jemand und sagt, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, dann man hat halt so viel Mühe reingesteckt, kann ich schon verstehen, dass man da... Ich muss auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe bei sowas nicht große Empathie, also ich kann nicht sehr viel Empathie für Leute dann so verwenden. Ich bin nämlich mehr so, ich bin mehr so der Nero, der Nero, Nero, der italienische Kaiser. Kaiser Nero. Was? Nero. Kaiser. Die Italiener haben römischer Kaiser. Eine ganz normale Demokratie. Auch die, ach so, Rom. Rom, also als antike Rom. Ich bin jetzt gerade, im Moment bin ich immer so antiken Rom. Da wollte ich gerade sagen, ich bin dann eher so der Nero. Mir ist das schon scheißegal, was alle Leute sagen, ich verbrenne die einfach. Okay, so. Ich habe noch nie was von Nero gehört. Aber okay, also der verbrennt Leute, die, also okay. Ja, ich glaube, der hat die halbe Stadt sogar verbrannt, weil er so ein bisschen Wahnvorstellung hatte. Okay. Ja, krass. Ja, dann bist du ein ganz schönes Arschloch. Ja, ne? Also ein ganz schönes empathieloses Arschloch. Ja, aber das ist ja. Also ich, ach, weiß nicht. Naja, was heißt empathielos? Also wenn du... Einfach kritisieren. Ja, aber also da ist auch, was heißt, also ich kann es ja schon nachvollziehen, so, aber das ist halt auch einfach dein Quatsch. Also ich kann ja nicht meine Kritik zurückhalten, nur damit ich deine Gefühle nicht verletze. Das ist ja Bullshit. Weil, also wenn du sowas sagst, dann ist das Bullshit, Thorsten. Muss man auch mal dann so sagen. Muss ich immer über mich nur meckern. Ich finde das so scheiße, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit Kritik umgehen. So ist das. Ja. So ist es im Leben. Soll ich dann eben die obligatorischen Mahlzeiten heute durchgehen und dann Schicht im Schacht oder? Echt Schicht im Schacht? Willst du jetzt zum Mensa oder was oder noch eine Folge gleich aufnehmen? Ja, können wir gleich reden. Weil machen wir den Mensa-Plan, gehen wir durch und dann drückst du nochmal auf Schacht. Also, brasilianischer. Oh Gott, warte mal, jetzt sind wir wirklich der Studenten-Podcast. Ja, das ist schon. Wir haben hier so ein Magazin, das heißt Studi 38, so ein Printmagazin, das haben wir hier tatsächlich neben uns liegen. Und wenn man da so durch die Artikel durchschweift und die anfängt zu lesen, jeder Artikel fängt an mit, ihr kennt das ja, Klausurenphase. Oder ihr kennt das ja, schlechtes Essen in der Mensa. Aber la. So, und dann geht's halt immer so weiter und immer so Anspielungen aufs Studentenleben. Und das kotzt mich so an, ey. Anstatt einfach mal die Studenten ernst zu nehmen in ihren Persönlichkeiten, reduziert man sie immer aufs Studentensein, oder? Das ist doch Bullshit. Um jetzt noch mal ein bisschen Kritik üben zu dürfen, der beste Artikel aus diesem Heft, ich bin hier gerade am Rumblättern, der beste Artikel aus dem Heft, der hat einfach eine Wortwahl, die auch mich als Jugendlichen anspricht. Ja. Und ich verstehe mich auch dann extrem, also Überschrift, der geilste Studentenjob, wo gibt? Als Shuttler bist du der König unter deinen Kommilitonen. So, das jetzt mal so als kleiner Teaser, um was so quasi die Intelligenz jetzt quasi. Ja, Studierende haben es nicht leicht. Ständig verkatert, breit gekifft und völlig abgebrannt. Um sich diesen zweifelhaften Luxus dauerhaft gönnen zu können, kommen die meisten von uns nicht lange um einen Nebenjob herum. Die ganz coolen Dudes suchen sich dann was in einer Bar oder Disco. Die etwas weniger coolen verkaufen Klamotten oder die Kaffee. Ich kann das nicht. Ist halt so. Ich kann das nicht. Mann, was ist denn das für eine... Was ist denn das? Und jetzt sind wir halt auf dem gleichen Niveau, glaube ich, angekommen. Ich glaube auch. Und also ich glaube, wir sind auf dem exakt selben Level. Das ist, wollte ich immer sagen, also um dann das weiter hier mit den Mensa-Planern abzugeben, ich fand das letzte Mal nämlich ganz cool. Brasilianischer Eintopf. Hähnchenschnitzel mit Rahmsoße. Lasagne-Bolognese mit Tomatensoße. Brokkoli-Blumenkohl-Gratin mit Gorgonzola-Soße. Eierspätzle. Soße heißt das. Kartoffelspalten. Das heißt Soße. Brokkoli und Pudding mit Latte Macchiato-Geschmack. Geschmack. Geschmack. Soße.